So. Ja, das ist okay. Wir lassen die Ansage abspielen und sagen dann sowas wie, hallo, da sind wir. Genau. Willkommen beim Wahl-O-Mat. 32 von 33 Parteien haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Hallo und schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der ersten Folge, der Pilotfolge von Halbschattengeschwätz. Wir informieren unregelmäßig über unser gefährliches Halbwissen. Wir sind Kai Schelenz von Wob Stories und Eike Witt von Eike Witt. Stimmt. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über etwas zu sprechen, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Ja, und anlässlich dessen haben wir natürlich gedacht, wir müssen dies ja einleiten, auch mit einem unglaublich wunderschönen Geräusch. Ach, herrlich. Schön. Nämlich, wir sprechen heute über Politik. Über Politik, genau. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich wählen soll. Ich bin zwar schon irgendwie dann beim dritten Mal bei einer Bundestagswahl dabei, aber habe immer irgendwas angekreuzt, was Mutti gesagt hat, was ich ankreuzen soll. Deswegen machen wir heute mal den Wahl-O-Mat zusammen. Genau, und ich habe tendenziell überhaupt keine Ahnung von Politik. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Und Kai hatte auch schon anfangs zu mir gesagt, wenn man sich nicht auskennt, dann geht man in die Politik. Ja, deswegen genau. Dachten wir, wir kennen uns nicht mit Politik aus. Prädestiniert dafür ist die Aufnahme eines Podcasts. Richtig. Wer sich nicht auskennt mit Politik, der redet einfach über Politik. Richtig. Gefährliches Halbwissen gepaart mit irgendwas anderem und Bier. Und Bier, ja. Prost. Prost. Ist das gefährlich? Das ist gefährlich, ja. Eike, möchtest du anfangen? Du bist heute ja der Gast. Mhm. Das wird quasi eine Serie, würde ich, ja. Oh, ups. Vorsicht hier. Rechner überflutet mit Krombacher. Eine Serie, wovon? Naja, weil du sagst, du bist heute hier Gast. Das klingt, als wäre das für dich so routiniert. Du bist ja mein heutiger Gast. Ja, und ich mache das zum ersten Mal und fühle mich jetzt schon total wohl. Okay, wir fangen einfach mal an. Bundestagswahl 2017, wahlomat.de. Den Einführungstext haben wir bereits optimal vorgelesen bekommen. Ich drücke jetzt mal auf Start. Hier steht auch noch Medienpartner ganz viel. Gefühlt die Hälfte der Seite auch nochmal. Ja, ganz viel Lügenpresse ist da dabei, ne? Das geht raus an die AfD. Wir sind schon bei der ersten Frage. Machen wir das eigentlich gleichzeitig oder soll ich einfach vorlesen und diese Frage dann für mich beantworten? Wir machen das gleichzeitig. Okay. Das ist eine gute Idee. Ich frage dich, sind das die gleichen Fragen denn? Also ich hoffe. Ich habe jetzt hier bei mir die erste Frage, Bundeswehr im Inneren. Ja, gut, das ist super. Dann frage ich dich mal, Kai, bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen? Ich stimme zu, ich bin neutral. Stimme nicht zu oder wenn dir dieses Thema natürlich zu heikel ist, darfst du diese These auch überspringen. Ja, Politik ist mir schon ganz schön heikel. Interessant. Ich stimme zu, okay. Aber nur, wenn das Material stimmt. Wie ist das zu verstehen? Ach, die Bundeswehr hat manchmal ein bisschen Probleme mit dem Geld und deswegen haben die nicht die beste Ausstattung, was so die Technik angeht. Ich glaube, irgendwie von 25 Düsenfliegern, die heißen euch Tornado, okay, können nur 10 fliegen, der Rest ist kaputt. Deswegen lachen auch alle über die Bundeswehr. Okay, das heißt, du bist insgesamt, also man muss noch zusätzlich an den Anfang eigentlich setzen, da wir uns nicht auskennen, kann gefährliches Halbwissen in dieser Folge existieren und auch ausgesprochen werden. Demnach ironisch können Folgenaussagen auch sein. Das nochmal so nebenbei. Ich glaube, er wollte sagen, bitte nehmt uns nicht zu ernst. Wir machen es ja selber nicht. Mhm, genau. Und das heißt, du stimmst ja sozusagen für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren zu, aber nur, wenn es ein gewisses Aufrüsten gibt. Ja, aber ich kann hier nicht auf Aber drücken. Deswegen klicke ich auf Stimme zu. Wie ist denn deine Meinung dazu? Das ist schwierig. Ich meine, hier war ja letztens in Wolfsburg Tag der Niedersachsen und man muss schon natürlich sagen, dass die Sicherheitsvorkehrungen, ich glaube auch, ne, ich meine, Wolfsburg ist ja eine ISIS-Zelle. Ja, muss aber man scheißt ja nicht da, wo man wohnt. Ja, das ist richtig, aber manchmal ist ja, ne, das ein notwendiges Übel und die Sicherheitsvorkehrungen waren entsprechend hoch. Ist halt ein schwieriges Thema, aber ich denke, die Bundeswehr ist ja an sich zur Verteidigung auch innerhalb Deutschlands wichtig, ne? Ja. Das schneiden wir weg. Nee, ich stimme auch einfach mal zu, weil ich... Aufgeregt. Wie bitte? Ach, Entschuldigung, ich bin ganz aufgeregt. Ich dachte, wir kriegen jetzt schon ein Ergebnis, aber nee, nach der ersten Frage kommt noch nichts. Okay, dann habe ich die nächste Frage für dich. Ja. 2 von 38. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird das lang. Mhm. Ich freue mich. Wir hauen durch. Besteuerung von Pkw-Diesel. Dieselkraftstoff für Pkw soll höher besteuert werden. Stimme zu, neutral, stimme nicht zu. Also da ich bekennender Dieselfahrer bin, habe ein T6 und ein Golf, beides Diesel, würde ich jetzt einfach mal zugunsten meiner finanziellen Situation sagen, ich stimme nicht zu. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ja, ich fahre ja, ich wohne in Wolfsburg und fahre einen Dacia. Manchmal ist mir das ein bisschen peinlich, aber okay, das ist auch ein Diesel und ich stimme dem auch nicht zu. Ja. Jeder Benzinfahrer wird jetzt sagen, diese Diesel, die verpesten doch alles. Ja, ja, diese Stickoxide. Okay, aber das war eine relativ unprekäre Antwort bzw. Frage. Da konnten wir relativ gut drauf antworten, ohne uns jetzt... Ohne uns zu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Und auch zu blamieren. Aber die nächste Frage ist schon schwieriger. Oh. Möchtest du sie vorlesen? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Obergrenze für Asylsuchende. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Da bin ich mir nicht sicher, was ich darauf antworten soll. Das ist schwierig, ne? Ja. Auch gerade, wie man jetzt dann, wer das hört, auch wie man dann eingestuft wird. Ja, eben. So, wenn man das sagt, dann sagen 50% der einen Leute, das kannst du doch schon nicht sagen. Ja, genau. Und na, die Frage ist ja, wo setzt man denn so eine Grenze an? Und was macht man bei der Person, die die Grenze erreicht? Also sage ich 100.000 Leute im Jahr. Mhm. Nehme ich auf und der 100.001. heißt dann, Ella Badge, für dich kein Asyl, wir sind jetzt voll für dieses Jahr. Ja. Ich bin dem neutral gegenüber. Ich glaube auch, ich finde das halt auch, da lasse ich das Leute entscheiden, die da vielleicht eine Meinung zu haben. Das ist halt immer schwierig auch generell in Politik, wenn man das Leute entscheiden lässt, die auch eine Meinung dazu haben, gerade für so ein Thema. Aber mich stört es nicht und ich hab da auch wirklich keine Meinung zu. Ich finde es auch extrem schwierig, in Wolfsburg über Flüchtlinge zu reden. Ich meine, was haben wir denn hier? Das sind ein paar Menschen, die hier angekommen sind. Wir haben hier nichts, also wir kriegen davon überhaupt nichts mit. Wir leben ja in so einer kleinen Babyblümchenwelt. Nach der Aussage möchte ich eigentlich sagen, stimme nicht zu. Also ich bin nicht für eine Obergrenze für Asylsuchende. Okay. Ich sag mal jetzt, ich bin einfach mal neutral dem gegenüber, ne? Weil ich da nicht so richtig eine Meinung zu habe und ja, da müsste ich, glaube ich, weitergehende Recherchen betreiben, um Wissen weiterführend über das über die Fragen des Valomats zu haben und dann letztendlich auch mich darüber hin richtig entscheiden zu können. Ich verstehe, so, was du meinst. Ja. Genau, das ist unsere erste Abweichung und das schon bei Frage 3. Also das mit der Ehe, das könnte schwierig werden. Aber wir müssen aber auch ja nicht aneinander heiraten. Gegensätze ziehen sich aber auch an, sagt man, ne? Ja, aber Gleich und gleich. Ich meine, das ist jetzt... Wir haben ja beide keine Meinung zu. Und ich denke, um das zu verkürzen, sage ich jetzt neutral. Du sagst, du stimmst nicht zu. Ja. Gut, das haben wir denn hier. Ach, da habe ich eine herrlich unpolitische oder unproblematische Frage. Nummer 4. Ja. Zum Ausbau erneuerbarer Energien. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. Ja. Ich als Ingwertee und Birkenstock-Sandalenträger. Ich musste mich kurz zur Seite lehnen, um mein Bier nicht ins Mikrofon zu spucken. Nein, natürlich nicht. Trotzdem bin ich tatsächlich für den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien, weil ich weiß ich nicht, das ist eine tatsächlich relativ schlechte Assoziation, die man so zu Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken und so hat. Was medial bedingt wahrscheinlich relativ gut funktioniert hat, wenn man die ganze Zeit vom Ozonloch und so gesprochen hat, ja, dass man sagt, klar, ja, wir müssen was dagegen tun, hat sich also sehr in mir manifestiert und ich sage da tatsächlich, ich würde dem zustimmen. Ist das auch bei dir der Fall oder sagst du, nein, ich bin bekennender Dieselfahrer? Ich bin bekennender Dieselfahrer, aber ich weiß auch, dass es irgendwann keinen Diesel mehr geben wird, weil die fossilen Energien nun mal endlich sind. Andersrum ist halt auch so eine Gratwanderung. Wieder mal so ein Thema, wo man sagt, es gibt für und wieder. Auf der einen Seite hast du, klar, es ist schöne, saubere Energie und die verpestet keine Luft. Aber wenn du dich mal umguckst, die ganzen Landschaften, die sind vollgepflastert mit Windkrafträdern. So schön sieht das auch nicht aus. Ja. Aber lieber gucke ich in hässliche Landschaften Als irgendwann in eine hässliche Welt. Richtig. Und das ist jetzt auch schon so ein bisschen philosophisch. Ja. Dabei habe ich erst zweimal genippt. Diese Sendung wird übrigens nicht gesponsert von Krombacher Pilz, eine Perle der Natur. Man muss aber dem auch hinzufügen, dass wir dieses unglaubliche schöne Erdengetränk auch aus einer Aluminiumdose trinken. Ne? Also. Ja, die ist aber recycelbar, ne? Okay, ja, das muss man. Ja, da ist Dosenpfand drauf. Bier bewusst genießen steht hier drauf. Ach schön. Mm. Bewusst für den Regenwald. So, dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Sozialer Wohnungsbau. Jetzt, das ist immer so abwechselnd, ne? Da hat sich der Valomat auch gedacht, so zwischendurch mal so ein bisschen so eine Auflockerungsphase, dass man sagen kann, okay, Energie hier, da und jetzt kommt dann immer sowas wie, ja, Wohnungsbau für und sozial und hier, ne? Das war nämlich auch Oberthema sozialer Wohnungsbau. Der Bund soll mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Ja. Ich möchte lösen. Okay. Der Weg heiligt die Mittel. Der Weg? Nee, finde ich auf jeden Fall super. Gerade in großen Städten, wo immer weniger Wohnungsraum da ist und der da ist, wird immer teurer, muss man eben auch an die Leute denken, die eben in Anführungszeichen nur beim Bäcker arbeiten oder nur als Friseur arbeiten und eben vielleicht gerade mal am Mindestlohn kratzen. Ja. Auch die müssen irgendwo wohnen. Und wenn man nicht zur Oberschicht gehört, kann man sich eben nicht alles leisten. Und da ist es wichtig, dass da auch der Bund seine Aufgaben wahrnimmt. Tatsächlich bin ich auch derselben Meinung. Aber dem jetzt irgendwas hinzuzufügen, wäre tatsächlich doppelt gemoppelt. Ja? Also das ist viel zu einfach heute. Wollen wir auf drei zusammen auf Stimme zuklicken? Eins, zwei, drei. Drei. Ah, jetzt habe ich auf vier. Oh. Oh, mein Internet hier. Warte. Stimme zu. Oh, sehr gut. Oh, dann elternunabhängiges BAföG. Oh, ich als Student eine wichtige Frage. Ne? Na, dann mach dich mal bereit. So. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Nein, finde ich tatsächlich nicht. Warum nicht? Also ich sag mal so, ich habe BAföG bekommen. Mein Vater hat nicht so viel verdient. Meine Mutter, war Mutter. oder ist auch immer noch Mutter. Ach, das gute, klassische deutsche Familienbild. Und weiß, also ich habe jetzt BAföG bekommen. War jetzt letztendlich auch dankbar natürlich für das extra Geld monatlich. Aber ich sag mal, wenn Eltern entsprechend Einkommen haben, finde ich das auch wichtig, dass diese ihren Kindern auch irgendwie finanziellen Zuspruch geben. Ich meine, meine Mutter hätte auch alles tun wollen, um mich irgendwie zu unterstützen. Ich denke, ich stimme quasi nicht zu, aber es sollte auch Ausnahmeregelungen geben, weil es gibt ja auch, keine Ahnung, der Vater, der ist wohnt jetzt in Afrika mit seiner neuen Flamme und scheffelt die dicke Kohle aber beim Kind kommt letztendlich nichts an oder so. Demnach sollte es schon gewisse Ausnahmeregelungen geben, gerade wenn zum Beispiel eine Partei oder beide Parteien einfach nicht zahlen. Ich habe jetzt deine Antwort nicht mitbekommen. Ich stimme nicht, also du stimmst nicht zu. Also genau. Es sollte nicht vom Einkommen der Eltern. Nein, es sollte. Komplizieren, ne? Genau. Es sollte von den Einkommen der Eltern abhängig sein. Genau, so wie es jetzt an sich ist. Ist ja so. Ne? Ich glaube auch von ist auch Halbwissen, ich habe auch immer nur das Formular ausgefüllt und hingeschickt. Aber ich glaube, es geht auch ums Einkommen. So typisch BAföG. Mein Cousin 9. Grades, der auf den Philippinen lebt, der hat zwei Reissäcke mehr im Monat. Deswegen kriege ich weniger BAföG. Aber ich habe ja letztens von einem Prinzen aus Nigeria 62 Millionen Euro geerbt. Ja, ich musste nur 2000 Euro Bearbeitungsgebühr über Western Union überweisen und dann sollte ich das Geld bekommen. Das ist ja faszinierend. Und hast du es gemacht? Ja. Schön. Dann muss ich mir auf mein Konto gucken. Das müsste jeden Augenblick kommen eigentlich. Ich guck mal. Nee, ich meine, ich muss jetzt gucken. Bei mir müssten jetzt 2000 Euro angekommen sein. Ah, du bist der Prinz aus Nigeria. Ja. So. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Wie ist denn das bei dir mit dem Abhängigen? Also, ich habe ja nicht mal Abitur. Ich schäme mich. Also, ich bin, muss ich dazu sagen, Waldorfschüler. Oh. Ne, und habe Abitur. Also, ne? Ja, aber das gilt ja quasi nicht. Doch, ich habe Zentral-Abi, Das ist wichtig, das sage ich auch immer, wenn ich sage, ich habe Abi, dann habe ich nicht irgendwie, ich tanze meinen Namen und Kartoffeldruck, sondern ich habe Zentral-Abi hier, ne? Ich hatte 15 Punkte in Namen tanzen. Entschuldigung. Ich hatte hier aufgeschrieben, keine Witze über Waldorfschüler, ich streiche das mal durch. Ja. Du hast ja gesagt, wo du herkommst. Ja, das ist richtig. Ich habe ja meine Herkunft quasi. Nee, wie sehe ich das? Dadurch, dass ich selbst nicht auf herkömmliche Weise studiert habe, kam ich nicht in die Verlegenheit, überhaupt BAföG zu beantragen und weiß gar nicht, was man alles da machen muss und was man alles ausfüllen muss und wie nackig man sich wirklich machen muss. Braucht doch schon. Ich sehe aber gerade, wir sprechen immer über, wir brauchen mehr Fachkräfte und so weiter und dann sollten die Möglichkeiten zu studieren so einfach wie möglich sein. Und wenn es daran scheitert, dass man kein Geld bekommt, keine Unterstützung, dann finde ich elternunabhängiges BAföG eigentlich gut. Okay. Klar, die Reichen, die profitieren auch davon. Deswegen kommen wir ja später die sind zum eben Punkt auch für reich. Die Reichensteuer, ne? Ja, genau. Also ich stimme zu. Ach, du stimmst zu? Okay, ja. Gut. Dann, das war ein Sympathiepunkt weniger, den ich für Kai aufschreiben kann. Ja, ich kann das ja hier mal auf die Liste schreiben. AK, Arschlochkind. Ja, Arschlochkindchen. Also für mich bekommst du jetzt einen Minuspunkt. Minus. Wie schreibe ich also, das jetzt auf? Also, das heißt, bei K ein Minus, ne? Weil es ist ja... Aus deiner Sicht, aus meiner Sicht. Vielleicht solltest du eine eigene Liste führen. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob mein Mikrofon hier die ganze Zeit weiter runterkommt, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Kann sein. Wer hat denn zuletzt vorgelesen? Du oder ich? Ich weiß es nicht mehr, ich bin schon betrunken. Hast du noch gar nichts getrunken? Ausweitung der Videoüberwachung. Oh, jetzt wieder prekär. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Noch mehr? Tja, eben, noch mehr, ne? Das ist die Frage. Aber was merken wir denn davon? Und wie beeinflusst das unser soziales Leben, außer dass es vielleicht ein bisschen sicherer wird? Also wenn ich jetzt überlege, in London ist das ja ziemlich viel zum Beispiel. Ja. Ich bin gerne in London, zwar in den letzten Jahren nicht mehr so oft, aber bin da gerne und da ist es, genau. Da ist es gang und gäbe, dass an jeder öffentlichen Station irgendwo Kameras hängen und die siehst du auch, aber ja, die sind halt da. Es würde mich jetzt wahrscheinlich nicht besonders belasten, aber würde ich jetzt irgendwie mal einen Kugelschreiber mitgehen lassen, dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, wenn man mich aufgrund einer scheiß Videoüberwachung irgendwie auf dem Rathausplatz gefilmt hätte, wie ich da mit meinem geklauten Kugelschreiber male. Ja. Ich bin da neutral. Echt? Ja. Ich habe da keine Meinung für und keine Meinung gegen. Okay. Also ich bin, was den Punkt angeht, auch tatsächlich bei dir, dass ich sage, was merkt man davon? Und ich meine, es ist und bleibt öffentlicher Raum. Die fangen jetzt ja nicht an, Google Home zu integrieren und sagen, dann kommt jemand und vermisst deine Wohnung und das kommt ins Internet. Sondern das bleibt ja immer noch öffentlich. Ich meine, wenn du so überführt wirst, wenn du bei DM einen Lippenstift klaust, was ja bei dir relativ häufig der Fall sein wird, denke ich. Gut. Ja, bei DM klaue ich nicht mehr so oft, da habe ich Hausverbot. Okay. Ich klaue jetzt immer bei Rossmann. Okay. Diese Folge wird Ihnen nicht präsentiert von Rossmann. Ja. Und weiß ich nicht, dann, wenn man irgendwas, ich sag mal, in dem Rahmen Illegales tut, ja, ist natürlich auch schwierig, was ist illegal, was nicht. Hm. Ja, aber mich würde es, glaube ich, nicht stören. Ich meine, ich finde auch Home-Automatisierung geil, ne? Also ich bin auch bei Facebook und dann kann ich mich eigentlich nicht darüber aufregen, dass Menschen was über mich wissen. Aber du hast kein Google-Telefon, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich suche ja tatsächlich alles bei Google, das heißt... Hast du einen Google-Account? Ja, natürlich. Boah, krass. Ich auch. Echt? Nee, jetzt, also Google weiß, dass wir jetzt gerade hier unten im Keller sitzen. Deswegen haben wir unseren Flugmodus angemacht. Und unser metallenes Nudelsieb aufgesetzt. Wenn ihr uns sehen könntet. Wir haben uns Aluminium auf den Kopf gepackt. Aber ich würde einfach sagen, ja, warum nicht, wenn es das sicher macht? Oder sicherer? Ich hab da jetzt, vielleicht bin ich auch einfach zu... Aber wo ist denn da die Grenze für dich? Naja, also das in der Schüssel eine Videokamera hängt, ist vielleicht ein bisschen so, das. Ich glaube, das gehört halt nicht in den öffentlichen Raum, aber ich meine so, jedes Geschäft hat eine Videoüberwachung. Also und auch dein persönliches Geschäft auf dem Klo. Ich meine, jedes Ladengeschäft hat ja auch an sich eine Videoüberwachung. Mhm. Und ich meine, man kennt das so typisch aus amerikanischen Krimis oder wie man das nennen mag, dann überall ist eine Kamera in jedem Geschäft und wenn man jemanden nachvollziehen, also wenn man nachvollziehen möchte, wo wer gewesen ist, kann man das irgendwie immer. Ja, das stimmt. Die Ausweitung der Videoüberwachung vereinfacht das nur. Aber ja, ich stimme einfach mal zu. ist schon lange genug gelabert hier. Ich bin eigentlich... Ach, das ist doch interessant. Das Schöne ist, ich hatte für diese Folge überhaupt kein Konzept und dachte so, der Wahl-O-Mat wird uns schon genug zum Reden geben. Und ich sehe, es funktioniert ganz gut. Tatsächlich, ja, weil wir immer Frage für Frage weiter... Ich bin auch auf das Ergebnis gespannt und wie wir uns tatsächlich dann auseinanderleben. Ja, wie wir uns auseinanderleben. Dann unsere Freundschaft sehr belastend. Ja. So, was haben wir hier? Oh, ich glaube, ich bin dran vorlesen, ne? Frage 8. Die gefällt mir sehr schön. Deutschland soll einem Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen. Soll ich das jetzt beantworten? Komm, kann ich diesen schlechten Witz machen, der schon seit Jahren um die Welt geht? Wie grillt man griechisch? Weiß ich nicht. Ohne Kohle. Haben wir hier gerade so ein Lachen von Gerhard Schröder noch? Das war immer sehr behaß damals. Hol mir mal eine Flasche Bier. Oh, das habe ich von Gerhard Schröder noch in Erinnerung. Achso, nee. Stimmt, damals war ja diese... was war das? Diese Karik oder diese Parodie mit diesen Gerhard Schröder Puppen und oh ja, das war war das nicht von Elmar Brandt? Nee. Nee, warte mal. Oh, wie hieß denn dieses blöde Lied? Demokratie. Ja, genau. Auf den Last Ketchup Song. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Da habe ich mich noch innigst zu Schulzeiten mit Politik auseinandergesetzt. Da musstest du ja auch, damit du wenigstens dein Waldorfschulen-Abi schaffen kannst. Ja, da hatte ich Geschichte im Leistungskurs. Echt, Geschichte? Hm. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Wir hatten die DDR an sich, ne? Ich komme aus der DDR. Ja, und deswegen mein Beileid. Nein, das war ein Witz. Das macht doch nichts. Nein, aber uns hatte man damals gesagt, das Thema ist für uns an sich so weit weg, dass wir keinen persönlichen Bezug mehr dazu haben. Hm. Deswegen konnten wir das als Abiturthema ausgewählt bekommen. Und ja. Abi über die DDR, echt jetzt? Naja, so als es gab ja immer so drei Themengebiete, glaube ich. Hm. Und so. Und das war tatsächlich so DDR, was war denn noch? Irgendeine Revolution, aber ich weiß nicht mehr, Russland oder so. Französische Revolution? Nee, es gab irgendwo auch, irgendwie. Vielen Dank an meine Geschichtslehrerin für den sehr nachhaltigen Geschichtsunterricht. Ich hatte viele Geschichtslehrerinnen. Ich weiß, ich kann mich noch an Britta S. erinnern. Aha. Den Namen kann ich natürlich nicht sagen. Die Arme, die weiß ja nicht, wie ihr geschieht. Die hat auf der Abschlussfahrt gefragt, ob wir uns Schore in die Zigaretten gemacht haben. Ich wusste nicht mal, was Schore ist. Das ist wohl irgendwie so eine Drogenscheiße, ähnlich wie Heroin, nur irgendwie wesentlich unreiner und das kann man rauchen. Das klingt. Sie hat uns so verwirrt damit. Aber wenn das eine Lehrerin zu dir sagt, dann klingt das schon gleich wieder ein bisschen... Ja, es war schöner, ganz komisch. Ne? Das ist so, wenn man sagt, ich gehe heute zu Tisch, das klingt so nobel. Ja. Ich habe mir heute etwas Schore in meinen... Ich habe mir heute etwas Schore in meinen Tee gemacht. So, das klingt einen frischen Schore-Tee. Ja, man spricht auch schon an den Küsten von Offshore-Parks. Ja, schön. So, Schuldenschnitt für Griechenland. Eike. Da habe ich gar keine Meinung zu. Überhaupt nicht. Ich war mal in Griechenland. Ich weiß, dass das hat mir unser damaliger Busfahrer erzählt, dass viele Griechen ihre Häuser nicht zu Ende bauen, dass immer irgendwie so Stahlpfeiler aus den Ecken des Hauses noch stehen, weil sie irgendwie dann steuerbegünstigt sind oder keinem zahlen müssen. Du hast mir das erzählt. Wie ist das jetzt? Habe ich überlegt, wo habe ich das denn schon mal aufgeschnappt? Ja, das hat mir, also ich, das kann wie wieder sagen, mal so ein Halbwissen. Halbwissen-Typ, genau, ja. Also das stammt quasi nicht von mir, das gebe ich nur so weiter, wie ich es gehört habe. Ist natürlich dann interessant, wenn man dann so eine Frage bekommt, ne? wenn die Griechen in einem solchen Ausmaß sparen, aber ich habe da nicht so wirklich die Meinung. Also ich bin da wirklich mal neutral, auch wenn ich da zu dieser Frage jetzt irgendwie am meisten ausgeschwiffen bin. Ja, das stimmt, du hast viel, aber das ist nicht schlimm. Ich habe es neutral. Was ist mit dir? Schönen Schnitt für Griechenland. Ich bin da auch zweigeteilter Meinung. Zweigeteilter, ja? Ich habe einfach keine Meinung und du bist zweigeteilter. Das ist ja das quasi das gleiche wie neutral. Also ich bin weder dafür noch dagegen. Ich weiß nicht so recht, was es bringen soll. Ich weiß aber auch nicht, was es bedeutet, wenn es diesen Schuldenschnitt gibt. Also klar, ich fahre gerne nach Griechenland in den Urlaub und ich habe da auch echt tolle Menschen kennengelernt und es wäre schön, wenn die mal ein bisschen mehr Sicherheit hätten. Aber andersrum kommt das ja auch nicht von ungefähr. Und wenn ich mich recht erinnere, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, haben die Griechen irgendwie noch nie Geld gehabt. Also egal wann, die waren immer pleite. Die waren schon bei der Währung davor, deren Namen ich vergessen habe und zu faul bin zu googeln. Warte kurz, dafür habe ich mein Recherchegerät. Alexa, wie hieß die Währung? Hallo Kai. Also ich habe mich ja bei in meinem Handy als Spitznamen Du geiler Hengst genannt und immer wenn ich sage, hey Siri, und dann sagt sie immer, ja, du geiler Hengst, wie kann ich dir da... Aber du weißt ja, so wie man sich betitelt, ist man meistens nicht. Das ist richtig, ja. Ich bin ja auch kein geiler Hengst. Du bist eine rossige Stute. So, Drachme. Drachme. Drachme. Ich wusste nicht mehr ganz, ob es wirklich so heißt. Ich habe das natürlich im Kopf gehabt. Das klingt immer so, als hätte man irgendwie eine Krankheit. Also ich hätte gern drei Drachme. Was fehlt Ihnen denn, Herr? Ich habe drei Drachme. Herr Kai. Drachme. Ich habe Drachme. Oh, ich habe den ganzen Tag Drachme. Oh. Tut ja weh. Schuldenschnitt für Griechenland, ich bin neutral. Ich habe auch gedacht, Krombacher Bier aus der Dose ist vielleicht nicht das Beste für... ich habe auch meine Wahlunterlagen direkt neben mir liegen, damit ich gleich auswählen kann. Geht dir das auch so, dass dieses halbe Bier schon direkt im Kopf ist? Ja, ja, doch. Ja. Furchtbar. Schön. Generelles Tempolimit auf Autobahnen. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, das war kurz. Die Deutschen sind, also wir sind bekannt für unsere Autobahnen und was bringt ein Tempolimit? Ich meine, wir haben fast eh überall und das bisschen, was wir haben und dann fahren. Nee, also ich finde auch, dass das, das fördert ja auch in einer gewissen Weise den Tourismus. Ne? Ja. Wenn man so will, ich habe irgendwann mal gehört, dass viele Leute aus Dubai mit ihren Wägelchen, mit ihren zwei Drittwagen mal hier rüberfahren und ihr Gefährt auch dementsprechend mal ausfahren möchten. Und in den Wüsten ist ja meistens relativ uneben. Ja, nee, aber deswegen, ich bin auf jeden Fall nicht dafür. Also, ich bin auch nicht dafür. Das war einfach. So. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Ist das der Wettrüstung gleichzusetzen? Der Verteidigungsausgaben? Ja. An sich ja, ne? So, ja, ja, würde so ich sagen. Also Wettrüsten jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil wir haben ja jetzt nicht so viele direkte Gegner, glaube ich. Nee, das ist richtig. Zumindest. Außer Korea, die mag eh keiner. Irgendwas mit Bomben, weiß auch nicht. Das ist natürlich... bisschen, wenn man sagt, die Bundeswehr sollte gefördert auch im Inneren Deutschlands agieren und dann sagen, ja, aber nee, Verteidigungsausgaben Deutschland, nee. Warum hast du das mit diesem Hitler-Akzent? Nein, das ist... Weniger Verteidigungsausgaben für Deutschland. Oh, bitte. Ja, ich wusste, dass im Rahmen politischer Auseinandersetzungen das irgendwann mal fällt, aber ich wusste nicht, dass es das schon bei der 10. Frage macht. Oh, doch. Nö, ich bin nicht dafür. Warum? Dann ist das ja so, als würden wir uns auf etwas bereit machen. Als würden wir... Also eine gewisse Verteidigung, ein Verteidigungsausbau ist ja auch eine gewisse Offensive, die man darlegt. Ich habe letztens im Internet gesehen, im Internet dieses Neuland, da waren Bundeswehrjacken mit einem Regenbogen hinten drauf. Das fand ich echt schön. Also, tut aber nichts ja, zur Sache. Du hast ja gerade gesagt, von der relativ schlechten Ausrüstung der Bundeswehr, ich finde, dann, wenn man schon neu investiert, was wir auch, also ich habe das ja, habe ich zugestimmt? Siehst du, dass du da schon... Du bist dagegen gewesen. Ich bin da, ja. Echt? Bleib mal da bei deiner Position. Okay. Du Fähnchen im Wind. Aber ich meine, wenn man dem schon zustimmt, dann kann man ja auch gewisse Stilelemente noch mit einbringen, was du gerade machst. Ja, ne? Das stimmt. Aber wenn man ein Einhorn drauf macht, wird es doppelt so teuer. Das ist wie mit Einhorn-Bratwurst. Ach, das stimmt. Zum Beispiel. Ja. Bratwurst aus Einhörnern. Das ist jetzt übrigens wieder out. Ich habe jetzt Flamingos, glaube ich, gesehen oder so. Flamingos habe ich auch schon gesehen, ja. Flamingos ist. Damals waren es Farben, die Mode wurden. Jetzt sind es Tiere. Irgendwann sind es Länder. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal Mode, keine das Ahnung. Das wird nicht besser. Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Du hast gesagt, du bist dagegen. Ich bin dagegen. Ich bin dafür. Und zwar insofern. So weit erhöhen, dass man uns im Ausland nicht mehr auslacht. Achso, okay, ja gut, das ist natürlich, da ich jetzt bei meiner Meinung bleiben sollte, musste ich ja da... Nee, gerade jetzt, wo alles irgendwie so hochkocht und jeder irgendwie der Meinung ist, er müsste jetzt die Weltherrschaft an sich reißen, sollten wir vielleicht nicht ganz unvorbereitet sein. Kennst du noch Pinky und Brain? Ah, ja, hast du recht. Na, so. Was machen wir heute Abend? Die Weltherrschaft an! Ich bin dafür. Okay, gut, das war kurz und knackig. So, Falschinformationen im Internet. Ah, Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, Falschinformationen, in Klammern Fake News, mein dazu gefügtes Wort ist dann noch Lügenpresse, zu löschen, auf die sie hingewiesen wurden. Auf jeden Fall. Weil als Betreiber von einer Internetseite habe ich Verantwortung im Internet. Mhm. Jeder sieht meinen Inhalt, den ich teile, den ich dort publiziere. Und wenn ich schon den Hinweis bekomme, Achtung, da läuft was falsch, dann ist es natürlich meine Pflicht, da entgegenzuwirken. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich selber betreibe eine Internetseite, mhm. deren Namen ameisenblog.com ich hier nicht nennen möchte. Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch dafür. Ich habe mich da auch noch so ein bisschen beschäftigt im Rahmen studentischer Ausarbeitung, und zwar so Fake News erkennen und bla und blub. Und da bin ich auf eine Dame gestoßen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt, aber sie hat eine Internetseite, nennt sich Hoaxmap oder Hoaxmap. Ich lese mal hier kurz die große Überschrift: Neues aus der Gerüchteküche. Spätestens seit Mitte des vergangenen Jahres ist zu beobachten, dass zunehmend Gerüchte über Asylsuchende in die Welt gesetzt und viral verbreitet werden. Und diese Seite filtert sozusagen diese Nachrichten und zeigt dann auch die entsprechenden Beiträge dazu. Mhm. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass man sich dem auch annimmt, weil gerade Medien ist eine sehr große Gewalt, die auch ja stark beeinflussen. Und ich meine, gerade in Zeiten von Facebook, oh, hier übersteuert irgendwas? Nee. Huh. Nö. Nee, war gerade rot alles. Ja, weil du wieder so schreist. Okay, gerade auch in Zeiten von Facebook, weißt du, wo man so eine Omnipräsenz von Medien, von Meinungen auch hat. Mhm. Seine Freunde finden auf einmal, liken dann irgendein Video, und dann, je öfter man das sieht, desto bewusster wird einem vielleicht auch die Meinung und man nimmt sie auf und so. Deswegen bin ich tatsächlich dafür, dass man auch sagt, man soll die dann löschen, wenn das Fake News sind, weil ich meine, kommt ja auch dem Journalismus an sich zugute, wenn man sagt, wir versuchen möglichst gut recherchiert und auch repräsentative Nachrichten zu streuen. Genau, ja. Okay, ich stimme zu. Sehe genauso. Ökologische Landwirtschaft. Ach, willst du lesen? Soll ich lesen? Nee, ökologische, das ist genau mein Ding. Ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ja, finde ich. Ich bin dran mit Antworten, aber dass du mich schon mal beeinflusst hast. Ja. Finde ich auch. Leichtes Rudelverhalten. Fatih hat jetzt gesagt, ich soll Öko geil finden. Ja, gut. Deswegen sage ich jetzt hier ja. Nee, ich finde es gut, dass es so viel im Angebot mittlerweile gibt, im Supermarkt. Und ich finde, dass es noch sehr viel mehr sein kann. Hm. Nicht nur das Angebot an Bio-Sachen oder Öko-Sachen, sondern auch die Informationen darüber, wo die Sachen herkommen und so weiter. Deswegen finde ich, dass das durchaus gefördert werden kann, auch wenn uns jetzt wahrscheinlich irgendwie der Bauernverband total an den Karren pissen wird dafür, für die Aussage. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja gut, also wenn ich dem jetzt zustimme, ich glaube, ich habe da auch gar kein Wissen darüber, wie sich das dann auf wirklich Landwirte ausübt, sodass ich sage, ja, ich finde das gut, soll stärker gefördert werden, einfach nur, weil ich dieses Ökologische auch total gut finde. Aber was das für Folgen für diejenigen hat, die das betrifft, so im Herstellungsverfahren, sag ich mal, das weiß ich gar nicht. Deswegen kann ich ja nur subjektiv mit meiner Stimme, die ich hier abgebe, sagen, ich stimme zu, weil ich es gut finde. Ja. Das ist ja hier die Subjektivität. Und ihr wisst ja gar nicht, ob wir das ernst meinen. Richtig, weil heute ist Gegenteiltag. Er macht das Gegenteiltag, der Bund ist Lava. Was? Nein, das machen wir jetzt nicht. Na gut, ich wollte gerade rausspringen. Ja, du weißt aber immer, wenn du am Tisch ruckelst, Eike, dann hört man das. Nee, das ist falsch. Weil wir haben ja hier elastisch gelagerte Mikros in einer Spinne. Aber man hört es natürlich wahrscheinlich, wenn ich hier so gegenhau. Naja, mal sehen. Wir werden es sehen. Das kann ich ja rausschneiden. Bleibt dann eh drin. Ich stimme zu. Mhm. Kindergeld für Deutsche. Entschuldigung, wenn ich Deutsch so überbetone. Genau. Danke. Bitte? Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Ich weiß genau, welche Partei NPD dahinter steckt. Eike. Oh. Du als deutsches Kind. Wo waren wir stehen? Achso, Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Ja. Nee, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie Schwachsinn, weil ich meine, ist halt schwierig, ne? Was sagt man dazu? Deine Meinung. Ich darf ja jetzt bestimmen sozusagen, wer Kindergeld kriegt und nicht, ne? Wenn man so, also im übertragenen Sinne darf ich das. Heißt das in dem Fall, Leute, die hier Asyl bekommen und so, sollen dementsprechend auch Kindergeld bekommen? Wenn sie deutsch sind, dann brauchen sie kein Asyl. Also Das bezeugt, ja, genau, das heißt, dass die Leute, die hier nur geduldet werden oder geflüchtet sind, die kriegen kein Kindergeld. Auch wenn sie hier dauerhaft leben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hier zu leben, ohne Deutsch zu sein. Ja, genau. Ich finde, wenn man hier dauerhaft lebt, sich auch irgendwie integriert, sagt, okay, ich arbeite hier und, unabhängig davon, dass man deutscher Staatsbürger ist, sollte man das Anrecht bekommen, auch Kindergeld zu, also bekommen, finde ich. Also weil vielleicht bin ich ja gar nicht deutscher Staatsbürger, bin hier aber aufgewachsen, wohne schon seit 25 Jahren hier und fühle mich an sich zu diesem Land hingezogen und auch heimisch. Und warum werden mir dann diese Rechte quasi entzogen, mich auch dementsprechend integriert zu zeigen und auch, also ich finde, also ich stimme in dem Fall, also in diesem Kontext nicht zu. Da gehe ich mit, also meine erste Intuition war, nein, auf gar keinen Fall, nicht nur an deutsche Familien, und die Begründung kam dann so mit deiner Erklärung quasi, also wer hier lebt und wer hier arbeitet, seine Steuern zahlt und in dieses Sozialsystem einzahlt, natürlich soll der auch davon profitieren. Ich meine, die Leute kommen nicht hierher, um zu arbeiten, damit es uns gut geht, sondern damit es uns allen eben gut geht, auch den Leuten, die hier eben Gast arbeiten oder sonst irgendwas. Also finde ich, jeder, der in das System einzahlt, sollte auch davon profitieren dürfen. Genau. Also es gibt ja natürlich auch Parteien dieser Gesellschaft, die das eigentlich nur nutzen wollen, sage ich mal. Aber das ist halt immer die Schwierigkeit, wie filtert man das, ne? Genau. So, aber in dem Fall würde ich trotzdem sagen, ich stimme nicht zu. Ja, da gehe ich mit. Muss man jetzt wie beim Poker auf den Tisch kloppen? Ja, voll. okay, du bist dran, glaube ich, ne? Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen. Ich selber habe befristete Arbeitsverträge gehabt, und zwar wurde ich, glaube ich, zweimal verlängert und dann beim dritten Mal musste die Entscheidung gefällt werden. Und ich fand das immer total blöd, das Gefühl zu haben, man muss weg. Man muss wieder weg oder immer zu bangen, packe ich das jetzt über die Verlängerung oder nicht. Allerdings, das muss man zur Verteidigung sagen, gab es auch immer einen sachlichen Grund für die Verlängerung oder, wenn sie nicht stattgefunden hätte, gegen die Verlängerung. Ich finde aber grundlose Befristung immer scheiße, weil das ist sehr viel Ungewissheit, das macht sehr viel mit einem persönlich. Wenn man krank ist, schleppt man sich zur Arbeit, man steckt seine Kollegen an oder sonst irgendwas. Ich bin also gegen die sachgrundlose Befristigung. Ich als Student, spätere Medialarbeiter und Musiker und Freiberufler, wenn du so willst, kann da, glaube ich, wenig mitsprechen. Deine Begründung klingt gut und plausibel. In meinem Fall, wenn ich jetzt drüber nachdenke, im medialen Kontext sind die Verträge meistens eh immer befristet und so. Deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn ich mal medial in irgendeiner Agentur arbeiten werde oder so, nie in den Genuss kommen zu sagen, das ist eine Festanstellung. Ja. Deswegen bin ich dem neutral eingestellt, einfach nur, weil ich jetzt nicht mich von deiner Begründung einlullen lassen will und da an sich keine Meinung habe und an sich auch gar nicht, also ich finde, ich habe gar nicht das Recht, darüber zu urteilen, wenn mich das gar nicht richtig betrifft. Okay, verstehe ich. Ja. Deswegen bin ich da eher neutral eingestellt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Das kann ich dir sagen, 41 Minuten. Oh, das ist schon lang, ne? Wer hört sich das an? Wer es bis jetzt geschafft hat, dann Prost. Prost. Ne? Nehmt euch einfach ein Bier, wenn ihr das hören wollt. Das ist super. Ja. Aber ich finde das tatsächlich auch für mich jetzt persönlich mal spannend, da man sich währenddessen man ja den Wahl-O-Mat macht, den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren dann auch mal gemacht. Und man hat dann halt schnell durch, klick, klick, klick, klick, klick, so. Und man hat vielleicht gar nicht so richtig über die Fragen nachgedacht, sondern man hat es gelesen, man hat 3 Auswahlmöglichkeiten, so beschränkt, wie man dann manchmal drüber nachdenkt, sagt, ja, ich finde es gut. Ja, ich finde es geil, Alter. So, und so hat man mal die Möglichkeit, und der das hört, kann sich auch natürlich dazu entscheiden, nebenbei noch mit uns sozusagen den Wahl-O-Maten anzustellen und auch genau diese Fragen, die wir uns jetzt stellen, mitzustellen, um sich das zu beantworten. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das stimmt. Ich ziehe mal meine Schuhe aus. Ja, oh, ist schön hier. Das ist jetzt nee, das meine ich nicht, sondern Impfpflicht, wo wir hier bei Krankheiten und so sind. Lass mal deine Schuhe an, ja. Impfpflicht. Kinder sollen gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden. Müssen. Ja. Ja? Bist du dafür? Schwierig. Wer möchte die Verantwortung tragen, dass, falls etwas schief geht bei der Impfung, Also, ne, der Staat kann ich sagen, ja, ist halt jetzt gestorben, ist halt Nebenwirkung, musst du in Kauf nehmen. Also, die Verantwortung. Gehobelt wird auf meinen Späne, oder? Ja, genau. Ich finde, die Verantwortung sollte schon bei den Eltern liegen, ja. Aber es sollte viel mehr darauf hingewiesen werden, wie wichtig so eine Impfung ist, ne? Mhm. Man darf eben dann nicht nur an das eigene Kind denken, sondern an alle Kinder, die dort in dem Umfeld sind. Im Kindergarten, auf dem Spielplatz und sonst irgendwas. Mhm. Ein ungeimpftes Kind kann, Achtung, gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich alle anderen Kinder anstecken. Mhm. Also Impfpflicht nein, mehr Aufklärung ja. Mhm. Ich stimme also nicht zu. Ich bin auch deiner Meinung, dass tatsächlich die Entscheidung bei den Eltern liegen sollte. Ich meine, wenn man sie jetzt mal ganz weit nach hinten guckt, zeitlich, hatte man auch nicht die Möglichkeit zu impfen. Ja, natürlich gab es auch sehr viel mehr Kinderkrankheiten und. Aber tatsächlich man hatte die Möglichkeit nicht. Heutzutage hat man die Option, hat man die Möglichkeit. Aber wenn ich sage, man hat die Möglichkeit und die Option, dann sollte man auch nur die Option haben und nicht die Pflicht. Ja. Deswegen finde ich auch, dass die Eltern entscheiden dürfen. Also ich weiß das, ich habe das auch mitgekriegt bei sehr, sehr vielen jungen Eltern und auch ja innerhalb verschiedener Paare, also dass sich zwei Paare dann irgendwann total auseinandergelebt haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Es gab auch, glaube ich, ein Urteil darüber, dass im Zweifel, also ein Paar war getrennt, im Zweifel dessen Vater wollte nicht, dass, der Vater wollte, dass das Kind geimpft wird, die Mutter nicht. Hm. Und dass im Zweifel immer geimpft werden muss. Also ich glaube, das ist so. Okay. Halbwissen, das ist ein Wort, das ist auch der Hashtag dieser Sendung. Hashtag Halbwissen, ich mal das mal. Okay. Ich habe Hashtag deswegen, geschrieben. Also ich Hashtag. Schön. Ja, finde ich gut. Ja. Alle Banken sollen verstaatlicht werden, ist die Aussage bei Frage 16. Mhm. Da ist wieder dieses Tapetendenken, ne? Also von der Tapete bis zur Wand. Ich würde jetzt ja nein vielleicht sagen, aber was hat das für Auswirkungen? So, da bin ich, glaube ich, überfragt so ein bisschen. Was hätte das denn so für, ich frage jetzt einfach mal so in die Runde hier ins Plenum. Was sagen die anderen so? Herr Dr. Dosenkohl, möchten Sie sich dazu äußern? Was? Entschuldigen Sie, ja. Also, Drachme. Schön. Was hat das für Auswirkungen? Wenn alle Banken staatlich kontrolliert sind, würde ich jetzt mal vermuten, schränkt das die Marktwirtschaft, so wie wir sie haben, ein. Das heißt, jeder hätte wahrscheinlich irgendwie den gleichen Zinssatz, den er aufrufen kann. Jeder kann nur die gleichen Kredite vergeben. Es gibt immer jemanden ganz oben, danke Merkel, die... Obama. Oder Obama, wer auch immer halt Führer von der Welt ist, ne, von Chef von Deutschland, der würde darüber bestimmen, was eben bei den Banken durchgesetzt werden muss. Es gibt, würde wahrscheinlich den Wettbewerb so stark einschränken, dass das nichts Gutes wäre. Mhm. Das klingt sehr, als wäre es von der MLPD, oder was haben wir auf dem Weg hierher zum Aufnehmen gelesen? Weiß ich nicht, was war marxistisch-leninistische Partei Deutschland? Ja, ganz genau, ja. Mit dem herrlich grinsenden Mann, der wahrscheinlich keine Legislaturperiode überleben würde. Ja, Herr Pfisterer. Herr Pfisterer. Der Name ist Gesetz, haben wir gesagt. Ja. Wenn er drankommt, dann Pfisterterrat hat er ja alles. Ja. Aus der Hofpfisterei Pfisterer. Ja. Okay, natürlich mit deiner Begründung her, die jetzt relativ negativ geprägt war, mit unglaublich viel Halbwissen angereichert war, ja. Würde ich jetzt sagen, ich stimme nicht zu, aber da ich da einfach wirklich, da kenne ich mich nicht aus. Okay, also ich habe ein Konto, ich hab nicht mal Wertpapiere, ich habe nichts dergleichen, ich habe Geld und das gebe ich aus und verdiene ich nicht. Ich habe Style und das Geld. Und ich sage jetzt einfach, ich bin neutral dem gegenüber eingestimmt, weil wie gesagt, Sachen, wo ich mich an sich nicht wirklich mit auskenne, so wie eigentlich alles, was wir hier gerade machen, aber das lasse ich Leute beantworten, die davon sehr viel mehr Ahnung haben als ich. Und die da vielleicht, ich habe da ja nicht mal eine subjektive Meinung zu. Also hätte ich jetzt gesagt, mein Gefühl ist. Ist deine Meinung nicht immer subjektiv? Ja, natürlich. Aber in dem Fall, da habe ich mich nie mit beschäftigt und nie eine Meinung entwickeln dürfen. Okay, so. Ich verstehe. Deswegen bin ich da neutral gegenüber eingestellt. Ich sehe das ganz klar, ich stütze mich auf meine gefährliche, halbwissenmäßige Begründung und sage, stimme nicht zu. Okay. Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. ich weiß gar nicht, woher diese Frage kommen kann. Ja. Burka. Ja, weißt ich stehe ja lieber auf Burgunder. Aha, wo hast du denn das gelesen? Das habe ich auf einem braunen, auf einem blauen Wahlplakat gelesen. Das sind aber auch schon so viele, also Völkermord, Erinnerungskultur, zentraler Bestandteil der Deutschen. Also das ist schon alles. Ja, das sind einschlägige Vokabeln. Ja, ja, ja, irgendwie, doch, ja. Also ich finde, es sollte weiterhin Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein, auch wenn ich diese Vokabel nicht so gerne mag. Es gehört zu unserer Geschichte. Es ist wichtig zu wissen, was dort passiert ist, und es ist wichtig, niemals zu vergessen, wie es dazu gekommen ist. Denn alles hat irgendwie mit ganz ähnlichen Szenarien, wie wir sie in den letzten Jahren erleben, angefangen. Ich kann mich erinnern, im Geschichtsunterricht hat mich das angekotzt. Jedes Jahr Juden sind gestorben, es sind viele Juden gestorben, es sind noch viel mehr Juden gestorben, als man sich vorstellen kann. Das ist furchtbar. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann verliert man sich da drin, und das beschäftigt einen auch lange. Und belastet einen auch gewisse, emotional auch stark. Gerade wenn man das nah an sich ranlässt. Es ist furchtbar, was dort passiert ist, und wir sollten da immer dran denken. Vielleicht muss es aber nicht von der 7. bis zur 12. Klasse jedes Jahr ein halbes Schuljahr füllen. Mir geht es ähnlich, dass ich sage, ich könnte zum Beispiel kein Geschichtswissenschaftler werden. Kein Geschichtswissenschaftler. Ne? Wissenschaftler sind die Leute, die mit dem Wischen schaffen. Ja, weil mich das einfach nicht interessiert. Ich weiß nicht warum, aber mich interessiert tatsächlich die solcherlei Vergangenheit irgendwie, also da muss ich mich reinleben, glaube ich, damit mich das richtig interessiert. Finde aber der Fakt, dass sich Menschen damit auseinandersetzen und das aufarbeiten, sehr, sehr, sehr wichtig, aus dem Grund, weil man, gerade wenn man vergisst, was passiert ist, das immer und immer wieder passieren kann und sich das immer wieder vor Augen führen sollte. Was immer und immer wieder heißt, ist natürlich jetzt auch wieder ein Faktor, aber ich stimme dir dabei, dass es trotzdem Bestandteil, also wir sollten das wissen. Das ist ja auch Geschichte. So. Mhm. Ich meine, das lernt man nicht ohne Grund in der Schule. Genau. Auch einfach, dass man sich über solcherlei Gedankengut auch nicht steuern lässt oder so, weil man manipulieren lässt. Aber ich glaube, ich stimme zu, nur wie in deinem Fall auch, dass man nicht sagt, okay, wir müssen das jedes Jahr erneut, sondern das ist Bestandteil, aber man sollte nicht immer drauf. Ja. Sonst wird man auch drauf reduziert. Ja, Wenn man irgendwie, ich meine, man sieht das ja immer irgendwie, dann guckt man mal eine Serie oder irgendwas, und irgendwie in jeder Staffel einer Serie kommt überall mal, die Juden, Hitler, also wirklich. Ja, klar. Man wird darauf reduziert. Und man darf es nicht vergessen, aber man darf auch nicht reduziert werden. Genau. Sowas. Gerade in Generationen, ich meine, wir sind jetzt irgendwie gefühlte 7 Generationen oder 8 Generationen danach. Wir dürfen dafür nicht mehr die Schuld tragen. Ne? Wir können da nichts für. Dennoch gehört es zu unserer Geschichte, ja. Aber dass man im Ausland sofort Deutsche, Hitler, es gibt Leute in Amerika, die denken, Hitler lebt noch. Also, mit Elvis im Erdkern und ja, Spielschach. Genau. Die ist irgendwie auf Long Island oder Star Island oder sonst irgendwas. Erinnerungskultur, wichtig. Okay. Das Witzige ist, das ist ja wirklich alles sehr subjektiv. Ne? Und wer das hier hört und vielleicht auch die Ergebnisse so hört, da fragt man sich schon, was denken manche Leute, die vielleicht auch sehr viel mehr Wissen darüber haben, wie es im politischen Deutschland hier so aussieht, was sie über einen denken, was sie denken so, meine Güte, und sowas geht wählen? Schützt uns vor den Wahlkabinen. Genau, wirklich. aber wie gesagt, das ist ja immer auch sowas wie wir geht wählen, also muss man dazu sagen. Aber es gehen auch Leute, die AfD wählen, da müsst ihr aufpassen. Das sind nicht so Leute wie wir, wobei wir kennen das Ergebnis noch nicht, wir sind bei Frage 18. Wahrscheinlich, okay. Ja, ich lese dir mal was vor. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Staatliche Haushaltsüberschüsse gehe ich mal von aus und jetzt nicht privatwirtschaftliche. Es geht jetzt nicht um den Müll, den du bei dir zu Hause hast, das ist ja auch ein Haushaltsüberschuss. Also wenn das hilft, die Staatsschulden abzubauen, dann würde ich auch recyceln. Recycling für den Staatshaushalt. Das sind, wie gesagt, so Fragen, ey, das wird auch immer hier immer schwieriger zu beantworten. Das ist ein bisschen wie Wer wird Millionär hier, ne? Mhm. Wird immer subjektiver. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden. Warum? Weil wir ganz viele Schulden haben. Ja, das ist klar. Das musst du mir nicht erzählen. Aber uns geht's doch trotzdem gut. Das stimmt, also, ja. Also, ne, verglichen, also wir sind... Also, uns geht's danke, ja, Merkel. Danke, Merkel. Uns geht's ja an sich gut, trotz der hohen Schulden. Mag vielleicht jeder anders sehen, für mich, also mit meinem persönlichen, mir geht's gut. Ja, ne, das stimmt. In meinem... Vielleicht geht es uns gut, weil wir so viele Schulden haben. Vielleicht, weil Griechenland hat aber auch viele Schulden, ne? Und vielleicht gibt es ja irgendwann einen Schuldenschnitt für Deutschland. Ja, dann müssen wir wieder neu den Valomaten machen später, ja. 2018, wenn diese Obergrenze eingeführt wird. Ja, ich bin da wieder komplett neutral zu eingestellt, weil ich, wie gesagt, keinen Weitblick in dieser Hinsicht habe. Ja, ich verstehe. Ich bin da auch neutral gegenüber eingestellt, sehe das aber neutral, weil ich finde, die Haushaltsüberschüsse sollten zu gleichen Teilen A, reinvestiert werden. Und auch zum Abbau der Schulden da sein. Also zu gleichen Teilen finde ich vielleicht noch ganz gut. Überwiegend nein, weil das würde, glaube ich, ganz schön an dem Wohlstand, den man sich, auch wenn er mit Schulden finanziert ist, erarbeitet hat, das würde daran sehr kratzen. Vermutlich braucht man, ich habe gerade heute einen Bericht gesehen über marode Schulen, irgendwie wie übel alles ist. Vielleicht sollte man sogar eher sagen, ein Großteil sollte vielleicht wieder in die Bildung und in die Erhaltung der Bildungsstätten fließen. Ja gut, das macht aber wieder Sinn, ja, was du sagst, dass man sagt, ja, und Punkt, ne? Ja, und ne? Punkt. Und Punkt, so. Also wir haben es ja entschieden. Abbau von Staatsschulden neutral. Ja, okay, wir haben es entschieden, das wird jetzt genauso neutral umgesetzt, wie wir das beantwortet haben. Wenn ich König von Deutschland wäre. Dann. Prost. Ich glaube, du darfst was vorlesen. Und das ist eine schöne Frage hier, Begrenzung der Nutztierhaltung. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden können. Ja, wieso eigentlich nicht? Klingt ja an sich. Ja, klar, ne, man muss da irgendwie gewisse Regeln finden, wo man die Grenze anlegen möchte. Wir reden ja auch nicht von der Obergrenze von Asylsuchenden, sondern Nutztierhaltung. Ja, und ohne groß auszuschweifen, ja, sollte Begrenzung möglich sein. Möglich, ja. Finde ich auch. Das fördert ja auch eine ausgewogene Ernährung. Ne? Ich habe heute Morgen die Ernährung von gestern Abend ausgewogen. Schön. Der Magen war echt nicht nett zu mir. Deswegen hast du gerade so geguckt. Ich dachte, was brodelt jetzt gerade in dir? Aber das ist ein solcher Gedankenfurz war, ja? Ja, ja. Kommt einfach raus. Muss ich sagen, sonst kriege ich Blasen in meinem Hirn. Ja. Okay. Braunkohleabbau. Das ist überhaupt kein lustiges Wort. Nee, aber ich finde es super, wie ich das betont habe. Braunkohleabbau in Deutschland. Ich lese einfach mal vor, weil ich das so gerne mache. Ich bin eigentlich Legastheniker, aber. Der Vorleser. Wir sind bei Frage 20 von 38. Braunkohleabbau. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen. Also, ich finde, wir sollten die Braunen abbauen. Ja. Man hört vielleicht mal eine politische Richtung. Ja. Aber ergebnisoffen, dieser Valomat. Ja, es sollte vielleicht zukünftig noch abgebaut werden dürfen, aber es sollte nicht staatlich subventioniert sein. Das ist immer, man kann ja kein Aber machen. Ne? Genau. Wieso kein Aber? Setzen wir uns ein. Wir gründen eine Partei zur... Die Aber-Funktion. Genau, zur Aber-Funktion des Valomaten. Ja, soll weiter abgebaut werden dürfen, aber wenn man konsequent die erneuerbaren Energie fördert oder erneuerbaren Energien fördert, dann sollte das natürlich sukzessive weniger werden. Richtig, genau, das eine... Ich bin neutral. Ja, ich stimme zu, aber ich bin neutral. Das ist schwierig, ne? Ich habe vorhin auch gesagt, dass ich erneuerbare Energien an sich, die sollten gefördert werden, so. Ich glaube, ich stimme einfach zu, einfach aus selbigen Grund wie du, weil wenn man das eine fördert, ne, das ist ja so wie mediale Manipulation. Manipulation. Um etwas zu fördern, kann ich es in den Fokus rücken und auch verstärkt einfach fördern. Und dann wird fast automatisch das andere in den Hintergrund gesetzt. Ja, genau, Eike, du bist so super heiß. Ich habe nicht verstanden, was du sagst. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin neutral. Komm, da weiß ich nicht. Komm, so. Weiter. Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Hashtag Genderwahnsinn. Rinnen und Arbeiter. Da bin ich ja, ne? Also ich finde tatsächlich, hatten wir ja gesagt, dass wir uns explizit auch darüber auseinandersetzen wollen oder damit auseinandersetzen wollen, dass Frauen weniger Recht haben. ja. Das, wie gesagt, ne? Wer bis jetzt noch eingeschaltet oder sich... Wow. Also wer bis jetzt noch zuhört, der wird hoffentlich noch die Aussage von vorhin im Gedächtnis haben, nicht zu ernst nehmen alles. Hast du das gerade vorgelesen, Jan? Ich habe das vorgelesen, ja. Du musst antworten. Du wolltest irgendwas total Sexistisches und Antifeministisches sagen. Das kann ich. Ach ja, warum denn nicht? Warum denn keine Leiharbeiter? Ich finde auch, Leiharbeiter sind wichtig für ein Unternehmen. Sie sollten aber nicht zur Regel werden. Nein, natürlich nicht, wenn das Personal zu 90% aus Leiharbeiter besteht, ist vielleicht. Dann funktioniert das nicht, aber um kurzfristig irgendwie einen Bedarf abzudecken oder so, ist das eigentlich eine Möglichkeit. Sie darf halt nur nicht ausgebeutet werden. Das ist wie bei allem, das ist ein gesundes Mittelmaß. Wollte ich gerade sagen, ne? Die Menge macht das Gift, oder wie heißt es? Die Menge macht das Gift. Prost. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der Deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Ja, ne? Finde ich auch. Wieso nicht? Warum denn? Wenn, ich meine, manchmal liebt man ja auch Männer und Frauen oder Bäume und Züge. Ja, so, Züge. So. Ich muss an dieses YouTube-Video denken. Von dem Typen, der mit dieser Dampflok rumlegt. Ach ja, schön. Ah. Ich meine, dann da kann ich mich ja auch entscheiden. Und ich finde das auch wichtig. Ich meine, man wächst mit beiden Kulturen vielleicht auf. Mhm. Und warum dann auch nicht schwarz auf weiß verankert haben, ich gehöre da und dahin. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. In meinem Pass steht ja auch, dass ich geboren in Sömmer da bin und das ist im Osten und trotzdem steht drauf, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland wohne. Also quasi habe ich eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja. Nee, ich gehe da voll mit. Ja, die du. Stimme zu. Sehr gerne, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vorgezogener Renteneintritt. Frage 23, by the way. Bereits nach 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Eike. Ja, das ist die Frage. Du, ne? Als freiberuflicher Musiker. So, wie sage ich das da? So, ne, da kann ich echt überhaupt nichts zu sagen. Ich meine, ich habe letztens Pink Floyd und AC/DC, weißt du, die alten Oppas, die noch immer arbeiten bis zum Gehtnichtmehr. Da kann ich doch gar nichts zu sagen. Was soll ich denn dazu sagen? Wer möchte, der kann, wenn er möchte. Wer trägt das, ist die Frage, ne? Wer soll es bezahlen, genau. Wenn ich überlege, nach 40 Beitragsjahren in Rente, ich habe angefangen... Wann fängt man genau? Mit 18, naja, 20 Jahren, denke ich mal. Ich habe mit 17 angefangen, meine Ausbildung zu machen. Steht da schon als... Klar, da habe ich schon eingezahlt. Krasser Scheiß. Ja. Vorher schon. Ich habe schon Zeitung ausgetragen mit 14. Ja. Puh, wenn ich mir meinen Rentenbescheid angucke, dann denke ich so... Läuft bei dir. Läuft bei mir. Ich finde, die Idee finde ich total gut. Ne, nach 40 Jahren zu sagen, so, leck mich, ich bin jetzt irgendwie 57, stehe mitten im Leben, bin noch voller Saft. Und jetzt noch ein Auto kaufen, ein Cabrio oder so. Genau, ich bin jetzt soweit, ich habe genug gearbeitet. Die Idee finde ich total gut, aber ich glaube nicht, dass das bezahlbar sein wird. Deswegen sage ich, stimme nicht zu. Ich bin dann mal neutral. So, das sind halt so Sachen, vielleicht, ich mit meinen 25 Jahren stehe natürlich unglaublich im Leben schon. Und vielleicht muss ich mich damit mal explizit auseinandersetzen und dann habe ich eine Meinung dazu. Und dann kann ich auch wirklich am Kneipenstammtisch mitreden bei solcherlei Themen, aber in dem Fall bin ich mal neutral eingestellt. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Nein. Nein. Warum? Eben. Wie also, oft sollen wir denn noch wechseln? Eben. Ich habe die Deutsche Mark. Nee, die Deutsche Mark klingt auch geil, die ne? Die Deutsche Mark. Ja. Aber das hieß ja so. Ja. Euro, das war schon eine Umstellung, weißt du? Das hat mich damals in meiner kindlichen Findungsphase komplett aus der... Weißt du, heute bin ich total verstört, weil es den Euro gibt, muss mich erstmal wieder neu finden. Mhm. Ich weiß nur noch, wie mein Vater sagt, was, das sind 42 Mark! Aber Vati. Ja, aber Vati. Nur, dann kam auch immer dieser Spruch, weißt du, die Preise werden verdoppelt, aber unsere Löhne nicht und all sowas kam dann immer. Und nö, warum? Funktioniert doch gut. Ja, ich mag das auch, wenn man über die Grenze fährt, irgendwie nach Spanien oder sonst irgendwas, dass man eben kein Geld tauschen muss. Man weiß relativ genau, was ist das jetzt gerade wert, was ich kaufe. Und wenn wir von Europa sprechen, dann ist eine einheitliche Währung doch was Praktisches. Total, finde ich auch. Also das war... Ich meine, damals konnte ich das nicht einschätzen, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war, die deutsche Mark abzuschaffen. Heutzutage ist das halt bequem, ne? Gerade in Zeiten, wo alles immer globaler wird und. Finde ich auch, man kann sich da schon anpassen. Und wir sprechen ja auch von der EU, von einer Union. Ja. Ne, dann kann Europäische Union. Europäische Union, sag ich ja. Das war Glück, dass ich das richtig gesagt habe. Sehr gut. Und das, obwohl wir sprechen ja hier auch von einer europäischen ultimativen Lösung. EU. Europäischen ultimativen. Nee, keine Worte mit Endlösung. Okay, Endlösung ist schlecht. Ja, ja, es ist negativ okay, behaftet. Zurückgehen, stimme nicht zu. Stimme nicht zu. Frage 25. Jetzt haben wir, da kommen wir wieder zu meinem, zu dem vorher. Dein Lieblingsthema? Ach, schön. Abschaffung der Frauenquote. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsenorientierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Ich möchte dich korrigieren. Ich liebe es, klug zu scheißen. Da steht börsennotierter Unternehmen. Oh, was habe ich denn gesagt? Börsenorientiert. Oh, siehst du. Na, ich sagte, ich habe eine gewisse Legasthenie, die ich dann ab und zu immer temporär. Dieses Bier macht einen fertig, nicht wahr? Das ist, steigt sofort im Kopf. Trinken nur mit Verantwortung. Mhm. Trinken ist nicht gut. Nein, vor allem nicht bei politischen Entscheidungen. Gerhard Schröder. Trinken so. Kann süchtig machen. Weitere Informationen unter bzga.de. Ist das auch wirklich eine Quelle, die du hier wirklich bzgr musst? Das ist Bundeszentrale BZGR. Für gesundheitliche Aufklärung. Krass. Du bist ja total. Ja, ich bin glücksspielsüchtig. Ich dachte schon, sowas muss man ja irgendwie wissen, wenn man irgendwie gewisse. Nein, Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Nein. Wobei, ja. Es ist schwer. Mhm. Also ich finde, es ist insofern schon diskriminierend, wenn ich für etwas eine Frauenquote anschaffen muss oder einführen muss. Mhm. Ich finde die Idee dahinter gut, zu sagen, ne, wir fördern das, dass Frauen in Vorständen sind und so weiter. Finde aber auch die Idee genauso scheiße. Mhm. Weil wenn ich es Frauenquote nenne, dann kann ich es auch, dann kann ich auch irgendwie eine schwarzen Quote einführen und eine Chinesenquote und eine deutschen Quote. Mhm. Das ist Kacke. Mhm. Ich bin da neutral. Das ist halt eine unglaublich schwer zu beantwortende Frage, finde ich auch, weil, wie du schon sagtest, das ist doch so, habe ich auch mal gelesen, gehört, dass Frauen für dieselbe Arbeit oftmals schlechter entlohnt werden. Und das ist auch richtig so! Und Ruhe da hinten, Wolfgang. Ja, schrecklich immer. Und gerade, ich meine, Frauenquote, ach, das ist so schwer, wirklich. Ich habe da auch überhaupt keine Meinung zu, weil ich da ähnlich denke wie du. Siehst du, nimmst mir immer meine Antworten. Ich habe eigentlich keine Meinung, das ist es. Die nächste Frage ist dann nur für dich. Dann bin ich auch mal neutral eingestellt. Auch mal, das ist schön. Vermögenssteuer. Schön. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Nein. Der Blick, das ist schön jetzt. Okay. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Du musst jetzt antworten und nicht nur schlürfen. Weißt du? CDU und CSU sind verschiedene Parteien, oder? Ja, die sind doch in einer Koalition. Pff, ja, sie korpulieren. Was habe ich davon, so, wenn ich viel verdiene und viel Steuern zahlen muss, oder was? Genau, wenn du viel verdienst, musst du mehr Steuern zahlen. Ich glaube, die reichen Steuern. Ne? Genau. Deswegen heißt die Vermögenssteuer. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wir hatten ja schon vorher das Thema, wenn ich viel verdiene, dann aber... Ja. Aber hohe Vermögen sollen besteuert werden oder höher versteuert werden? Die Frage ist scheiße, ne? Mhm, ja. Finde ich auch. Also... Ich meine, da kann ich jetzt nicht rausfiltern, was sie von mir wollen. Hm. Ist schwierig zu beantworten. Ich sehe das ähnlich. Also hohe Vermögen sollen besteuert werden. Ja, klar. Aber so wie prozentual eben. Ne? Ja. Also wenn ich irgendwie 1% von meinem Vermögen an Steuer abführen muss, dann wird es ja automatisch mehr, wenn ich mehr Vermögen habe. Das ist das Prinzip von Prozent. Du bist so schlau. Hast du ein Habitat? Ja, ich habe ein Zentralhabitat. Ey, krass. Ja, aber genau das, deswegen stand ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich dachte, wie soll ich die Frage interpretieren? Ja. Ich meine, das sagt mir höher, weniger als jetzt oder genau. Welchen Status quo betrachten die hier? Liebe Bundeszentrale für politische Bildung, das war Kacke. Ja. Die Frage. Ja, okay. Entschuldigung. Es kann natürlich auch sein, dass mir entsprechende Rezeptoren fehlen, um diese Frage plausibel beantworten zu können. Aber meinst du, da ist was mit deinen Neurorezeptoren schiefgelaufen? Nein. Das weiß ich nicht. Man macht keine Witze über Leute mit Tourette. Nein. Nur Leute mit Tourette machen Witze über Leute mit Tourette. Ist das so? Neutral. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können. Momentan ist doch so, dass es auch auf die, ich sag mal, die Stärke der Tat ankommt, oder? Wie krass, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein 10-jähriges Kind anfängt, 25 Kinder in der Schule zu ermorden. Dann fehlt da die rechtliche Grundlage, um es zu verurteilen. An sich ja, ne? Ja. Und das finde ich schwierig. Da frage ich mich dann auch immer, konnte man das, also ist das absehbar von den Eltern her? Mhm. Also ich meine, das muss ja irgendwie erkennbar sein, dass, keine Ahnung, man malt Bilder oder so, wie man es aus schlechten Filmen kennt oder so. Aber verurteilt werden können, ja. Also finde ich schon. Okay. Ich bin da genau gegenteilig der Meinung. Ja, klar, es gibt bestimmt furchtbar schwere Straftaten, die auch schon von Kindern unter 14 begangen werden, aber ich glaube, dass die einfach noch nicht in der Lage sind zu kapieren, dass das eine Straftat ist und was sie dort anrichten. Es muss natürlich... Es geht halt, für mich ist es wirklich die Schwere der Tat. Hm. So, ich meine, wenn jemand ein Auto mutwillig zerstört, so, weil er mit, keine Ahnung, mit dem Fahrrad ringsrum fährt und immer mit dem Schraubenzieher rumfährt oder so. Ja. So, aber spätestens, wenn es so an starke Körperverletzungen geht oder solches, soll auch eine gewisse, ja, soll auch klar sein, okay, das ist nicht rechtens. Hm. Das muss auch irgendwie eine Konsequenz haben. Ich meine, sonst... Ja. Ja, das stimmt schon. Also klar, dass das nicht, das, keine Ahnung, dann wird es vielleicht 50 Jahre eingebuchtet mit 10. Das ist ja jetzt auch nicht, ne, Sinn der Sache. Ja. So, die Persönlichkeit konnte sich gar nicht richtig entfalten, man konnte sich nicht als Mensch finden und man weiß gar nicht, wen man da vor sich hat. Und dann wird er schon an sich weggesperrt, das ist halt auch schwierig. Na klar. Für mich geht es aber um die Schwere der Tat auf jeden Fall. Okay. Was mir dazu halt einfällt, ist, Kinder werden ja immer früher erwachsen oder immer früher reif. Ne? Man sieht das ja auf der Straße irgendwie, die sehen ja immer älter auch schon. Und auch so sind sie ja von der Entwicklung sehr viel früher weiter. Vielleicht sollte man überlegen, ob diese Grenze von 14 Jahren wirklich noch gerechtfertigt ist oder ob man die vielleicht runtersetzen sollte. Okay, ja. Ich finde, ich muss ja, das spricht ja, aber das fördert ja an sich meine Ansicht. Ja, das, ne? Also schon muss man, auch. Also das ist jetzt, was ich gesagt habe, ist hier schon Gesetz. Ja, was du sagst, ist Gesetz immer, ja, immer. Ich stimme nicht zu, sage aber für all die Hörer da draußen. Für die vier, die man sich sollte, das noch geben. Genau, sollte sich vielleicht wirklich darüber Gedanken machen, ob diese Grenze noch richtig ist. Okay, ich mache mal wirklich, ich stimme zu, um einfach auch ein unterschiedliches Ergebnis, nein, natürlich nicht, aber für mich war das tatsächlich in dem Fall eine für mich gerechtfertigte Antwort. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Nee. Ich als Privatpatient, ich sehe schon mal super, wenn ich sofort dran komme. Ich habe letztens gelesen, dass das gar nicht mehr so ist, dass Privatpatienten mittlerweile viel länger warten müssen. Echt? Ja. Das ist viel mehr Bürokratie, die war. Wobei, ich habe einen Kumpel, der musste mal in der Schweiz behandelt werden und musste Bar zahlen. Der hat eine Freundin, der hat einen. Der hat zur Infusion hat einen Kaffee angeboten bekommen. Echt? Oh, das ist schön. Wie, Sie müssen Bar zahlen? Ja, dann kommen Sie doch gleich mal mit. Da kamen dann irgendwie zwei Schwestern, haben den mitgenommen. Eine hübscher als die andere. Schön. Da gibt es auch tatsächlich Frauen, die extra, um gerade hier nochmal so ein paar Frauendinger rauszuhauen, da gibt es extra Privatpatienten-Damen, die dann aufgerufen werden, falls... Weiß nicht, vielleicht werden die gebucht, Leiharbeiter vielleicht oder so. Natascha, kommst du bitte. Warum kommt dann immer gleich so ein ostdeutscher, so ein Ostakzent drauf? Das sind Medien und Fernsehen, das prägt es. Ja. In jeder Lügenpresse. CIA, Navy, CIS, bla bla, gibt es immer den Escort-Service mit den osteuropäischen Sklaven oder so, die dann so rüber geschafft werden. Und ja, wir haben hier Natascha ist aufgefunden worden oder so. Natascha. Wie ist deine Meinung? Nein, stimme nicht zu. Ich weiß nicht, wenn man die Option hat, also wenn ich mich privat versichern möchte, dann darf ich das machen. Ja, finde ich auch. So, ich meine, das ist ja auch so, wenn ich das Geld habe, eine Extraleistung beziehen zu wollen, soll ich auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Ja. So wie ich mein Geld ausgebe, das kann ja an sich jedem freigestellt werden. Und auch in dem Fall, wenn ich sage, ich möchte eine bessere Leistung in meiner Versicherung beziehen. Ich kann ja auch auswählen, wie hoch soll ich versichert werden, Haftpflicht. Soll ich bis 12 Millionen Personenschäden, bis 13 soll ich einfach unbefristet, ich kann einfach alles machen, was ich will. Mhm. Das kann ich ja je nach meinem Vermögen und je nach Belieben auch auswählen und mich da einzuschränken, finde ich eigentlich dumm. Aber die gesetzliche Krankenversicherung ist ja auch ein Schutz für dich. Also da sind ja viele Leistungen drin, die du bei einer privaten Versicherung zum Beispiel ausschließen könntest. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mich privat versichere, Ne? Wenn ich den Schritt wage, mich privat zu versichern, habe ich ja auch mich damit innigst beschäftigt, höchstwahrscheinlich, und weiß auch, welche Leistung ich ausschließe. Ja. So, das heißt, man geht auch davon aus, dass man das gewillt macht, sich dieser Leistung zu entziehen. Und warum muss ich denn dann, also ich finde, ich meine, ich kann ja auch aussuchen, versichere ich mich Haftpflicht. Ist ja, ja also, das stimmt. Ne, das ist ja meine Sache. Ja. Das macht gefühlt jeder, weil sonst sieht man irgendwann bei einem, wenn man jemanden aus Versehen mit einem Hammer bewirft, zum Beispiel. Das ist auch ein oft in den Nachrichten erzähltes Szenario. Mann aus Versehen mit Hammer beworfen. Das, ich meine, dann sieht man alt aus, wenn man sich dann nicht haftpflichtversichert versichert hat. Hm. Und, aber das kann ich ja auch selbst entscheiden. Ja, das stimmt. So, und warum dann nicht auch bei meiner, bei dem Typ meiner Versicherung? Ja. Also ich stimme nicht zu. Ja, gehe ich mit. Ja, aufgrund meiner unglaublich... Nee, weil ich das ähnlich sehe, dass, dass man nicht dazu gezwungen werden sollte, wenn man es sich leisten kann, in der gesetzlichen Versicherung zu bleiben, sondern dass man schon die Möglichkeit haben soll, zu gucken, gibt es noch mehr oder Zusatzangebote, andere Angebote. Ich finde diese Beitragsbemessungsgrenze manchmal schwierig, weil man sagt so, ja, ich kann mich halt erst privat versichern, wenn ich da drüber liege. Andersrum, ja, ist das eben, wie ich schon vorher gesagt habe, ein gewisser Schutz. Gut, wir haben übrigens jetzt knapp über zwei Drittel geschafft, ne? Ja. Wir sind bei Frage 29, es sind jetzt quasi nur noch ein paar. Ja, super. Hammer. Okay, Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Ja. Aber ich finde nicht nur, also... Nee, auch Linksextremismus und ich finde, jeden Extremismus. Genau, ne? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also jede Form von Extremismus sollte in irgendeiner Weise nicht gefördert werden. Das klingt irgendwie blöd, aber die Projekte dagegen. Also man sollte über jegliche Form von Extremismus aufklären. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man die Meinungsvielfalt einschränkt. So, genau. Das heißt ja einfach nur, wenn ich jetzt an Extremismus denke, denke ich an gewaltsame Ausschreitungen. Und also diese extreme Form der Meinungsübermittlung. Ja. So, ne? So kreuzzugartig. Mhm. So an das denke ich. Und das sollte tatsächlich einfach, ja, alles entfördert werden. Ja, es ist, wie du sagst, gefördert klingt scheiße, deswegen entfördert. Wir fördern Projekte gegen Extremismus, wollte er sagen. Ja. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Achso, du hast jetzt Stimmen zugedrückt, ne? Ja, ich habe. Bin ich eigentlich dran mit Lesen? Weiß ich nicht, ich lese aber gerne, auch wenn. Ja, dann liest doch auch mal was vor. Aber das war. Ich war. Na, egal. Ne? Wer mitgezählt hat, wer wie wann wieder angekommen ist, der darf uns das gerne. Das aufgeschrieben, ne? Es gibt einen Test darüber am Ende der Sendung. Ja. Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Ja, finde ich schon, weil mittlerweile die Grunderwerbsteuer irgendwie, die liegt ja bei 4,5 bis 6,5%, je nach Bundesland. Und die macht einen unglaublichen Betrag mittlerweile von so einem Hauskauf aus. Und wenn du so wie ich so in der Mittelschicht irgendwo vertreten bist und möchtest dir ein Haus kaufen, dann kann es sein, dass es an der Grunderwerbsteuer irgendwie scheitert. Okay. Weil 6,5% von, keine Ahnung, 250.000 Euro, das ist halt schon sehr viel Geld. Du als Mathematiker kannst das bestimmt ausrechnen im Kopf. Drei. Und drei. Die Antwort ist 21. 42, mein Lieber. 42 ist die Antwort. Ja. Na, wenn du hier schon nerdklug scheißen möchtest, ja, dann aber auch richtig. Ich habe diesen Film nie bis zu Ende gesehen. Was? Und das Buch nie gelesen. Bitte? Ich schäme mich. Das ist wirklich, das müssen wir im Anschluss machen wir einen Podcast über die Zusammenfassung von Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Okay. Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer finde ich super. Stimme zu. Ich bin da mal neutral eingestellt, weil ich mich derartig noch nicht damit auseinandersetzen musste. Okay. Du bist dran, ne? Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Verboten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Das heißt, ich verkaufe hier richtig Waffen oder was nach außen. Nach außen, genau. Nach außen, so. Ich verkaufe den USA mal die guten alten Waffen. Ja, oder neue, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, deutsches Unternehmen bist, wie Heckler und Koch gesagt, oder so. Wir werden ausgelacht für das Equipment der Bundeswehr. Ja. Ne? Und dann würden wir ja quasi unser altes, weil wir haben ja dann kein neues. Wir haben, ne? Ja, wir müssten dann unser altes Equipment verkaufen, das wollte ich sagen. Nein, das bezieht sich ja nicht auf Mann, das die weiß Ausstattung ich doch, der. Ja. Ach, ja, Entschuldigung, Güte, dass ich ja. dich als Dummkopf angestellt habe. Ich dachte gerade, weißt du, dann versuchst du hier irgendwie einen subtilen Witz zu hauen, aber nein. Entschuldigung. Ja, ist okay. Wir können ja nicht. Wir können auch nicht. Wir hatten ja nicht. Sollen Ausnahmsfuß. Ja. Ich sag mal, wenn das verboten wird, ne? Ja. Wir dürfen nichts mehr. Dann müsste ja Gleichheit für alle gelten und das soll überall verboten werden. Und dann impliziert man ja den Weltfrieden. Nee, das sagt nur noch, dass wir Deutschen halt nichts mehr exportieren. Ja, nein, eigentlich und dass wir nichts mehr haben. Wenn alle anderen das auch nicht, weißt du, verstehst du? So, weißt du, wenn alle nicht mehr exportieren dürften. Ja, aber es geht ja nur um Deutschland. Ich weiß. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das gut finde, weißt du? Okay, ich verstehe. Verstehst du das? Ja, nee. Nee, ich auch nicht. Egal. Sollen ausnahmslos verboten werden? Ich sag mal, ja, wir dürfen weiterhin. Ach Mann, ich habe doch keine Ahnung. Was sagst du denn? Ich bin mal hier so grob. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Nein, auf keinen Fall. Ja, dann auch versuch mir das einfach nahezulegen, damit ich jetzt auch sage nein. Und an alle Hörer, die sich jetzt quasi genauso wie ich denken, was hat das für Folgen? Ist mir, also ganz ehrlich, warum muss ich mich damit auseinandersetzen? Krieg, dem wird jetzt kein mit. Jetzt lass mich halt nein. endlich antworten. Nein. Krieg ist scheiße. Also, ne, egal wer erschossen wird, ob es nun böse oder gute oder sonst irgendwas sind, wer erschossen wird, der ist halt einfach tot und jemand anders hat entschieden, dass der jetzt stirbt. Ich finde Krieg scheiße. Trotzdem sind Rüstungsexporte für uns ein ziemlich wichtiger Wirtschaftsfaktor, glaube ich, aus meinem Halbwissen irgendwo abzurufen. Wir verdienen damit eine Menge Geld, das uns an anderer Stelle fehlen würde. Ich würde aber es soweit einschränken und sagen, also wir sollten mit unseren Rüstungsexporten nicht unbedingt Terrororganisationen unterstützen. Hier fehlt wieder die Aber-Funktion. Also ich finde generell ausnahmslos du verboten. Du fragst mich immer die komischen Fragen, wo ich dann immer nicht antworten kann, weil die echt, ach, das ist ekelhaft. Ausnahmslos verboten werden sollten sie nicht, finde ich. Soll ich jetzt hier auch was drücken? Der hat meinen Cookie gelöscht. Wie? Na, der hat mich rausgeschmissen aus der Session. Der hat dich aus der Session. Ja, weil niemand, weißt du, da setzt man sich mal explizit vielleicht auch mit den Fragen auseinander, liebes Valomar-Team, ja? Und dann wird man vom System aus dem. Das heißt, wir haben jetzt gar kein repräsentatives Ergebnis. Nein. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja, wir müssen jetzt theoretisch nochmal von vorne anfangen. Ich versuche mal kurz meine Sachen, die ich hier habe, schnell aus der Erinnerung weiterzumachen. Okay. Und du kannst schon mal die neue Frage beantworten alles und vorlesen. Gut. Ach ja, Macs, ne? Da hat man hier so einen Mac, funktioniert nichts, dann nehme ich mal meinen Mac. Genau, ich hatte hier Rüstungsexporte, ich bin dem auch neutral. Oh. Bei dir auch weg? Das ist so scheiße. Boah, scheiße. Es kann doch nicht sein, dass die Session dann nach zwei Stunden abläuft. Okay, pass auf, wir machen hier mal kurz einen Break, beantworten unsere Frage bis zu der Frage und. Und dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ja, jetzt ist wieder da. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ihr werdet von der kurzen Pause wahrscheinlich nichts mitbekommen haben. Wir schon, wir waren kurz auf Toilette und haben noch einen Döner gegessen. Ja, genau. Döner, ich würde töten für einen Döner. Ja. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Ich finde nicht. Du findest nicht. Begründung? Du findest Krieg gut. Die Begründung habe ich ja eben schon geliefert eigentlich, ne? Also, ja. Ja, ne? Ich bin so. Ich muss mich genau. nicht wiederholen, das ich glaube, ich nicht du musst nur deine Entscheidung treffen noch. Ich schneide das dann zusammen. Ja, ich mache neutral, weil. Ne? Ich weiß nicht, ich habe halt zunächst eine Meinung. Dann kommt wahrscheinlich am Ende NPD raus. NPD? NPD. Ich weiß nichts von allem. Aber ich mache trotzdem Propaganda. Propaganda ist auch so ein schwieriger Begriff, ne? Den verwendet man nur nicht, weil das schrecklich geprägt ist. Ja, ich habe in meinem Öffentlichkeitsarbeitsmodul die Abgrenzung zwischen Werbung, Propaganda und PR gehabt. Du weißt selbst, das füllt Seiten, das füllt Bücher oder. Vor allen Dingen das Endergebnis ist immer das Beste. Ja, wobei das lässt sich ja relativ klar abgrenzen, ne? Was, PR aber, und Werbung? PR und Werbung ist schwierig, aber PR und Propaganda. Ja, okay, ne? Klar. Aber bei hier PR ist ja auch immer typisch, ja, das kann man, ist eigentlich egal, so kann man nicht machen. Ja, das stimmt. Wirklich, wir hatten mal aus 412 unterschiedlichen Definitionen die Essenz ziehen sollen, so nach dem Motto. unglaublich ermüdend. Richtig Spaß macht. Ja, ne? So, da fragt man sich auch, wozu bezahle ich Studienbeitrag? Ne? Hätten wir richtig mal eine Frage dazu gehabt. Aber ich weiß es ja, wird ja aufgeschlüsselt dank der Transparenz. Verkauf von Cannabis, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, ne? Fand ich früher schon, als ich mich mit dem Thema intensiver beschäftigt habe. Als ich mich nicht, mit dem nicht Thema aus Konsumentensicht, sondern tatsächlich mit dem Thema Legalisierung von Cannabis, fand ich die Idee mit dahinter. Mit wie vielen Jahren hattest du dich damit intensivst beschäftigt? Ich glaube, ich habe angefangen, tatsächlich mit 16, 17 mich intensiv damit zu beschäftigen, okay, mit dem Thema. Fand das damals schon gut, die Idee, das zu legalisieren und auch kontrolliert zu verkaufen, weil man eben diese Kriminalisierung des Produkts da rausnimmt. Also das Problem ist ja, wenn du... Ja, Waffenbesitz und so, da könntest du jetzt auch hier noch ganz viele Sachen raushauen, ne? Nee, aber wenn du zum Beispiel, du wirst erwischt, weil du vor 4 Wochen einen geraucht hast. Ja. Du musst zum Pisstest oder du musst zum Haartest oder sonst irgendwas und die finden Spuren von Marihuana in deinem Blut, bist du deinen Lappen los. Mhm. Obwohl du überhaupt nicht unter dem Einfluss von Drogen gefahren bist. Und das ist halt einfach assi. Mhm. Wenn ich Alkohol getrunken habe, dann ist es erlaubt, wenn ich mit 0,5 Promille irgendwie durch die Gegend düse. Wenn ich aber vor 4 Wochen nur an einem vorbeigelaufen bin, der vielleicht mal an einer Tüte gezogen hat, dann habe ich die Arschkarte. Das finde ich einfach nicht gut. Okay. Thema Beschaffungskriminalität bei Cannabis ist ebenso ein Problem. Mhm. Du wirst halt irgendwie, keine Ahnung, als straffällig oder als Straftäter bezeichnet, weil du irgendwie mit Kräutern durch die Gegend gelaufen bist, die ein bisschen Ballerballer machen im Kopf. Und wenn es kontrollierter Verkauf ist, dann ist es ja ähnlich, dann kann man ähnlich verantwortungsbewusst wie mit Alkohol damit umgehen. Und deswegen finde ich, dass das erlaubt sein sollte. Okay. Also ich stimme auch zu. Ich frage mich halt noch, wenn ich irgendwann mal Papa bin, weißt du, und dann von diesem genau vor diesem Thema stehe, so hier Legalisierung, so, ich sag mal, meine Generation hat es vielleicht schwerer, an Cannabis an sich ranzukommen und das vielleicht auch dann zu konsumieren, hatte eine gewisse einen gewissen Respekt, sag ich mal, davor auch, ne, weil ist gefährlich, blablabla. Wenn es jetzt legalisiert ist, ist die Frage, würde ich das für mein Kind wollen? Weißt du, das ist immer so, das stelle ich mir. Ich bin trotzdem auch dafür, aus selbigen Gründen, wie du gerade genannt hast. Trotzdem bin ich gespannt, wie mein späteres Handeln, mein späteres Denken dazu ist. Ich glaube, das kann sich nochmal stark ändern, gerade auch in anderen Lebenssituationen. Ja, natürlich. Man muss dabei vielleicht auch bedenken, dass es dafür dann sicherlich auch so Jugendschutzvorschriften geben wird, wie es für Alkohol und für Zigaretten gibt. Ne? Erst ab 18. Nee. Ich trinke nicht. Ich glaub's nicht. Wenn die Gesellschaft schon so ist, dass sie das... mein Kind ist jetzt 3, das will einen Barzen. Ja, mein Gott, dann soll es halt einen Barzen. Ich habe letztens, Event hat mir was richtig, richtig Witziges erzählt. Und zwar, wir nennen sie mal C. C hat ein Kind im Kindergarten und das Kind von C versteht sich total gut mit dem Kind von B. Ne? Ja. Wer CB. Klingt wie ein juristischer Fall. Genau. Das schön. Hast du nicht mal Jura studiert, sag mal? Ich habe mal 3 Semester Wirtschaftsrecht studiert, ja. Schön, ja. Das war ganz lustig. Seitdem bin ich ein richtiger Klugscheißer. Das klingt so wie einer meiner Fälle, die ich damals bearbeitet habe. Nee, aber die Sachverhalte fingen immer so an. Ja, genau. Der A hat dem B wehgetan. Ja, genau. Was muss der C jetzt tun, um dem A einen reinzuwirken? Genau, und die Kinder von C und B haben sich dann mal getroffen und C ist dann zu B hingefahren und hat sich dann da hingesetzt und die Wohnung sah schon relativ komisch aus und so. Und dann, die haben dann zusammen gespielt, die Kinder von C und B. Und dann rief auf einmal das Kind von C, das Kind von B, sorry, was so 3 Jahre alt war. Mama, Bier! So. Okay. Und C natürlich total geschockt. Bier? Ja, hat sich wahrscheinlich verhört oder so. Ne? Und dann irgendwann nochmal so, Kind von B, Mama, mehr Bier! Und dann sagte C zu B, meinst du Apfelschorle oder so, ne? Wie man das mal so sagt, so, das ist ja das Kinderbier. Nee. Keine Ahnung, Malzbier. Nee. Wie? Naja, ich trinke ja ab und zu gern mal ein alkoholfreies Bier. Und, muss dir vorstellen, die gibt ihrem 3-jährigen Sohn alkoholfreies Bier. Und okay. Die mögen das. So, wo wir gerade bei Jugendschutz und so sind, fand ich schon sehr, sehr, sehr amüsant, als ich da, also bei mir war, als ich das gehört habe, war bei mir jede Körperöffnung offen. Ja. So, da dachte ich so, what? Ich überlege auch gerade, wie ich die Situation finde. Alkoholfreies Bier, wenn es denn wirklich alkoholfrei ist, wäre, klar, da spricht ja dann nichts gegen, aber es ist ja immer noch irgendwie so ein Restalkohol da drin. A, das, ne? Und B, ab wann mochtest du Bier? Als ich erst fand ich Bier furchtbar und als alle sagten, du musst Bier trinken, das magst du irgendwann, sagte ich nein. Mhm. Musste dann immer kotzen davon. Ja. Ja, und mittlerweile mag ich Bier. Ja, ja, ist ja auch so wirklich, mittlerweile ist wahrscheinlich so wie Wein, wenn man öfter Wein trinkt, dann fängt es an, Zähne werden Schal oder ach, keine Ahnung. Die Zähne werden Schal vom Wein. Ja, ja. Vielen Dank. Gegenkommentare und Kritik gerne an mich. Nee, aber ich mochte das damals auch gar nicht. Und wenn du ein dreijähriges Kind hast, was was du so groß ziehst vielleicht auch, ne, mit dem Grundgedanken, das ist okay. Da sind wir jetzt auch wieder bei Cannabis. Das ist legal, das ist okay. Weißt du, das ist halt immer, ist halt schwierig. Ich bin auch trotzdem für die Legalisierung von allem. Es darf alles legalisiert werden, ist mir egal. Nee, bei harten Drogen bin ich da nicht der Meinung. Das harten Drogen? Das ist schwierig. Ja, aber wo Grenze zieht man wieder die Grenze? Ah, ja, genau. Das ist wieder die Grenze. Ja. Wenn man sagt, Cannabis ist die Einstiegsdroge Nummer 1. Ja, das stimmt ja nicht. Nee. Aber das man ist sagt, eine Statistik, wenn du die aus der Richtung siehst, ja, dann stimmt das. Mhm. Wenn du dir Leute anguckst, die von harten Drogen abhängig sind, ja, dann haben die fast alle vorher Cannabis geraucht. Oder haschisch gespritzt, wie man sagt, wenn man sehr, sehr alt ist. aber nur ein Bruchteil der Leute, die gerne mal einen durchziehen, greifen irgendwann zu härteren Drogen. Ja. Das ist schwierig, aber so funktioniert das halt. Das ist ein bisschen so wie alle, alle Daumen sind Finger, aber nicht alle Finger sind Daumen. Ja, jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein Quadrat. Boah, ey, das wird immer tiefgründiger. Ja, 98% aller Attentäter essen Brot vor ihren Attentaten, verbietet Brot. 9 von 10 Kindern finden Mobbing nicht scheiße. Ja, ich war nur Kind Nummer 10, häufig. Deswegen ist es statistisch gesehen auch gar kein Problem. Richtig, richtig. So, deine Meinung? Ja, finde ich gut, generell gut. Erlaubt. So, der Solidaritätszuschlag soll Ende 2019 vollständig abgeschafft werden? Ich finde nicht. Nee, finde ich auch nicht. Die Idee vom Soli war ja irgendwas mit Aufbau Ost und so weiter. Ne? Ich als ostdeutsches Kind habe vielleicht davon profitiert, wobei, ich sage das immer so, ich war 3, als die Grenze aufgemacht wurde. Also so viel habe ich davon nicht mehr mitbekommen. Ja. Aber ich finde, das tut uns nicht weh. Das sind irgendwie 3-4 Euro im Monat und dann sollen sie halt für was anderes eingesetzt werden, für Schulen oder sonst irgendwas. Außerdem habe ich gerade erst verstanden, wie das mit dem Soli-Zuschlag funktioniert, weißt du? Und dann, wenn die das jetzt abschließen. Ich habe mich gerade daran gewöhnt. Ich habe mich gerade dran gewöhnt. Nö, ich finde auch nicht. So, Leistungskürzungen für Flüchtlinge. Anerkannten Flüchtlingen, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistungen gekürzt werden können. Ja, da gehe ich mit. Ich auch. Ich finde die Idee dahinter. Genau, das war gut. Ja, das, was wir vorhin gesagt haben. Genau. Also wer hier leben möchte, der muss sich halt eben auch so ein bisschen zumindest daran halten, wie hier gelebt wird. Der sollte sich integrieren, auch um sein eigenes Leben hier auf die Reihe zu bekommen. Ne? Also es kann halt auch nicht sein, dass wenn ich in dritter Generation als türkischstämmiger oder sonst irgendwelcher Herkunft hier lebe, dass ich immer noch kein Deutsch spreche. Das funktioniert einfach nicht. Das bringt uns alle nicht näher zusammen. Und der Vorteil daran, dass wir Leute ins Land lassen, ist ja, dass es uns auch irgendwie zusammenbringt. Und dann sollte das auch ein bisschen geregelt sein. Ja, ich finde auch, wenn man hierher kommt, dann soll auch eine gewisse Affinität zu dem Land herrschen und aber auch die Bereitschaft, sich integrieren zu wollen. Ich meine, genau. wenn man sein Land, wir nehmen das Land und schieben es woanders hin. Das macht ja keinen Sinn. Genau. So, ich meine, jeder hat so seine Sitten, seine Kultur an sich. Ich denke, wenn wir Leute in unser Land lassen, heißt das nicht, dass wir eine Einheitskultur irgendwann bilden werden. Nein, gar keinen Fall. Sondern, dass es dann auch eine gewisse Vielfalt gibt, aber auch nur dann, wenn beide Parteien sich dementsprechend tolerieren und auch annehmen. Ja, finde ich auch. Und wenn du Hartz IV empfängst und dich irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen verweigerst, werden dir auch die Leistungen gekürzt. Genau, ja. Ne? Also es betrifft ja sowohl Deutsche als auch Ausländer. Mhm. Wenn du was nicht mitmachen willst, dann kriegst du halt kein Geld mehr. Ja. Okay, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Oh, das ist ein schönes Thema. Das ist ein schönes Thema, ja. Ich finde auf jeden Fall, ja. Gerade als berufstätiger Vater, ja, auf jeden Fall, das finde ich, ich finde die Idee dahinter gut. Es können beide in der Zeit arbeiten gehen, beide Elternteile können in der Zeit arbeiten gehen. Man verzichtet auf nichts und ich weiß auch nicht, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, aber dann sehe ich mein Kind ja nicht aufwachsen und so weiter. Finde ich nicht so. Ja, es ist halt schwierig. Es gibt ja hier so typisch Elternzeit, so dass man nach der Geburt sagt, ne, und so viele Jahre. Das finde ich auch zum Beispiel, dass man die, also möglichst auch diese Zeit nutzen sollte, ja. um eine gesunde Bindung zu seinem Kind aufbauen zu können. Um zu sagen, okay, wir sind eine Einheit, wir sind eine Familie und. Die Möglichkeit aber dann, also ich meine, da hat man ja auch staatlich geförderte Möglichkeiten zu sagen, wir können uns das erlauben, wir können das machen. Ja. Ne? Es gibt manche Familien, wo das vielleicht nicht so der Fall ist, da geht das Kind dann mit anderthalb in die Krippe oder so. Wäre jetzt zum Beispiel auch nicht meine Intention, mein Kind so früh in die Krippe zu geben zum Beispiel, aber ich finde es gut, die Möglichkeit zu haben, später auch zu sagen, ich kann mein Kind ganz tags betreuen, um ihm dann letztendlich in der Zeit, wo ich es habe und ja auch was bieten zu dürfen. Ja, na klar. Und zu sagen, die Zeit, die ich mir dann, also ich meine, man arbeitet ja, um sich Zeit zu gönnen, sag mal, also Geld ist Zeit, bla bla, hin und her und man erarbeitet sich Zeit, die man dann mit seinem Kind letztendlich auch in vollen Zügen genießen sollte. Das müsste man dazu hinfügen, aber bla bla bla und so. Also ich bin auch dafür. Super. Gottesbezug im Grundgesetz. Der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Das ist schwierig. Als gläubiger Christ ist ein Gottesbezug ja irgendwie, ja klar, der ist da, ne? Wir glauben an Gott und so weiter. Ich finde aber, im Grundgesetz hat er eigentlich nichts zu suchen, weil das Grundgesetz erlaubt jedem eine freie Meinungsäußerung, eine freie Entfaltung des Glaubens und dann sollte der christliche Glauben nicht im Grundgesetz verankert sein. Weil das führt ja die Regel eigentlich absurdum. Jura und so, ne? Nee. Weißt du, das ist dann Bullshit. Absorbiert die Regel. Absorbfum. Das sei nur B. Du sagst, hat da nichts zu suchen, ja? Ich find's schwierig. Ehrlich gesagt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, wenn man von freier Entscheidung zum Glauben hin spricht, finde ich tatsächlich eine gewisse Abkopplung vom Gesetz nicht verkehrt. So hat man klar eine gewisse Richtung auch von der Führungskraft Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde trotzdem, der darf ruhig bestehen bleiben. Okay. So, also dass ich finde es jetzt nicht verwerflich. Ich meine, selbst wenn man es aus dem Rahmen sieht, dass die Grundwerte, die Grundgesetze an sich orientiert sind an zum Beispiel christlichen Werten oder die zehn Geboten, den zehn Geboten oder, ist jetzt die Frage, ist das der Gottesbezug zum Beispiel? Das sind ja Konventionen, die erstellt wurden, auch ne, unabhängig davon, ob es jetzt religiöse Richtlinien sind. Ja. So, das sind ja an sich Gesellschaftsrichtlinien. Und ich finde, mich stört er jetzt nicht im Grundgesetz. Ja, okay. So. Trifft deine Wahl. Ich habe Stimme zu. Sehr gut. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Ja. Prost. Ich hab's leider schon leer. Oh nein. Nö. Finde ich, glaube ich, nicht. Obwohl, warte mal, Grundeinkommen. Das heißt unabhängig davon, ob ich arbeite. Ja. Nee. Warum? Ich finde die Idee total spannend. Ja, natürlich. So, aber das ist so wie, ja, wir fahren jetzt alle kostenlos Bahn. Nein, das dürfen nur die Flüchtlinge, sagt er. So. Die dürfen alle kostenlos alles machen. Ja, nee, aber ich stimme dem nicht zu, auf jeden Fall. Weil ich meine, es gibt ja schon bedingt durch staatliche Förderung viele Personen, die sich auf diese Förderung ausruhen. Oder auf dieser Förderung ausruhen. Und ein Grundeinkommen diesbezüglich würde wahrscheinlich die Tatsache nochmal verstärken. Ja, aber dafür ist es ja ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also ne, es werden keine Bedingungen daran geknüpft, ob du jetzt arbeiten gehst oder nicht. Ja, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass du zumindest was zu essen im Mund hast. Ja, aber oder saufen kannst halt. Ja, genau. Aber wo ein Mittel, da ein Weg, oder? Ja, das stimmt. Es wird immer Leute geben, die das System ausnutzen. Klar. Ja. Also wenn ich unbedingt, also ich meine, das ist ja, wenn ich etwas wirklich möchte, dann kann ich es auch irgendwie schaffen. Auch wenn mir Milliarden Steine in den Weg gelegt werden. Aber wenn das wirklich mein Wunsch ist, mich, keine Ahnung, beruflich weiterzuentwickeln, ich möchte einen gewissen Standard haben. Ja. Natürlich kann ich das leicht sagen, weil ich einen gewissen Standard habe. Zum Beispiel in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir relativ gut leben. Ja, na klar. Aber wenn ich mich irgendwie weiterbilden möchte, ich meine, Studium kostet auch Kohle. Ja, natürlich. So, ne? Und die, alleine die Wohnung und so weiter. So, genau. Das zu halten, und ne? Es gibt eine Förderung, BAföG. Ich kann, wenn ich will, kann ich. Hm. Und deswegen finde ich, bedingungsloses Grundeinkommen lehne ich ab. Okay, ich bin da neutral. Weil ich das Experiment Grundeinkommen spannend finde, ich aber genug Gründe dafür und dagegen finde. Okay. Jetzt kommt die letzte Frage, Eike. Willst du? Okay. Stärkere Zusammenarbeit in der EU. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Das ist die letzte Frage? Ich habe irgendwie was total Cooles erwartet, dann kommt sowas. Sind wir nicht bei 1, 2 oder 3? Ja, stärkere Zusammenarbeit in der EU, der Mitgliedstaaten soll miteinander verstärkt werden, bla bla bla. Ja, das klingt an sich ja legitim, ne? Ja, das ist zu einfach für die letzte Frage. Ja, ne? Aber das ist ja auch hier nicht Mario, dass wir einen Endgegner haben, ne? Stimmt, ja. Das soll ja, vielleicht auch zum Ende hin, der Wahl-O-Mat sagt uns, du sollst auch ein gewisses Erfolgserlebnis haben, weil du hast dich ja in unserem Fall jetzt wirklich über eine Stunde, über anderthalb, wie lange ist es schon? Eine Stunde 43. Fast 2 Stunden mit diesem Thema und mit deiner politischen Einrichtung oder Einrichtung, mit deiner politischen Gesinnung beschäftigt. Deswegen, ne, ich stimme zu. Ich stimme auch zu. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Ergebnis, oder? Wenn wir auf Stimme zuklicken. Ach, guck an. Guck mal jetzt. Oh, Ihre Position. Jetzt können wir noch mal alles zusammenfassen. Okay, müssen aber, wir aber nicht. Müssen wir nicht, wir mussten es ja schon zweimal machen. Und ich drücke jetzt auf weiter unten, ne? Was steht da noch? Der Wahl-O-Mat wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Die erreichten dadurch ein genaueres Ergebnis. Aha. Interessant. Welche Parteien möchten Sie auswählen? Sie können Ihre Position mit bis zu 8 Parteien vergleichen. Oh. Ich will das ja möglichst neutral machen. Genau, da müssen wir eigentlich aus jeder Richtung mal was nehmen, ne? Hm. Wo sitzt denn die MLPD eigentlich? Mit Herrn Förster. Das Problem ist, dass ich jetzt mit CDU, SPD und den Linken ja schon 3 habe. Ich will aber auch, weil ich auf denen immer rumhacke, die Alternative für Deutschland damit drin haben. Wo ist sie denn? Ach da, AfD, NPD auch? Ich würde an sich auch gerne die Partei einfach mal drin haben. Ja, die Partei finde ich auch großartig. NPD auch. Sind die mit drin? Ja, die ist dritte Wahl. Was haben wir denn hier noch? Wie viel darf ich denn noch? Sie haben 5 von 8 gewählt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich schon. Also ich habe die CDU, CSU, SPD, Linke, Alternative für Deutschland. Deutschland. Die habe ich gewählt. Piraten und NPD habe ich auch drin. Ich habe jetzt noch die FDP mit reingepackt. Ach stimmt, ja. Muss eigentlich auch die Grünen mit reinpacken. Tja, und dann weiß ich nicht. Die Rechte. Die Grauen? Wie ist mit den Veganen? Wie ist es denn mit den grauen Panthern? Wo hast du denn die Grünen gefunden hier? Ach, die steht ganz oben, Mensch. Ja. Also ich darf jetzt noch eine. Ich auch. Ich schwanke zwischen NPD und Piraten. Die könnten gegensätzlich ja nicht sein. Also ich habe jetzt Piraten und NPD habe ich beide drin. Nee, ich nehme die NPD mal rein. Die NPD? Ich kann nicht immer auf den Rechten rumhacken und mir dann nicht die Positionen angucken. Ist okay. Halt einfach so. Okay, du quasi hast du Piraten nicht. Genau, Piraten sind bei mir raus. Okay, die habe ich drin. Ich finde die Bergpartei super. Was ist denn die Bergpartei? Da steht Überpartei. Okay, warte mal. Was haben wir denn hier noch so? Freidemokraten, FDP? Ich will die FDP, weiß ich nicht. Da ist mein subjektives Empfinden eh nicht, dass ich dahin passe. Kann natürlich meine Wahlergebnisse 100% auf... kann natürlich sein, dass meine Wahlergebnisse oder meine Entscheidungen 100% zur FDP passen, aber... Ich glaube, ich nehme mal sowas ganz Abgefahrenes wie die Partei hoch 3. V-Partei, also die Veganen und Vegetarier. Geil. Obwohl ich Fleisch esse. Ich esse auch wieder Fleisch. Ich habe mal 2 Jahre vegetarisch gelebt. Das war super. War eine total gute Erfahrung. Aber irgendwann meinte mein Körper, ich brauche Fleisch. Dann habe ich Gyros gegessen und hatte Dünnschiss. Aber war geil. War hat sich gelohnt. Es war wert. Okay, also ich glaube jetzt, ich habe 8 von 8. Ich habe auch 8 von 8. Auf weiter drücken. Ja, okay. 1, 2, 3. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, das wird Mutti stolz machen. Das wird, sag mal, SPD? SPD. SPD. SPD. Bei mir auch 76,3% SPD. Aber das ist auch mein Ergebnis. Haben wir uns vielleicht, als wir die Fragen noch einmal durchgegangen sind, zu sehr einander angenähert? Nee, ich glaube nicht. 26 ist tatsächlich auch deins? Ja, das ist der Schulzzug. Ich muss auf den Schulzzug aufspringen. Okay, aber interessant. Also bei mir ist tatsächlich als erstes 76,3% die SPD. Und dann? Dann kommt CDU, CSU mit 96,7%. Du auch? Nee, ich habe 72,4%. Du meinst 69,7% bestimmt, ne? Was habe ich denn gerade gesagt? 96. Achso, nee, 69. Deswegen dachte ich so, was? Was? Du alter Christlich-Demokrat, du. Du Christdemokrat. Nee, 69,7%. Genau, danach kommen die Grünen mit 63,2%. Hm? Bei dir auch? 68,4. 68, ja, du bist aber schon, ne? Also ja. Bei mir ist auf jeden Fall erkennbar, dass ich eher ein Sozi bin, hast du vorhin gesagt, mhm, ne? In deinem Slang. Dann kommt tatsächlich auch die vegetarische V-Partei hoch 3. Mhm. Dann kommen mit 55,3% die Piraten. Ja. Dann mit 53,9% die Linke. Mit 50% die AfD und 50% die NPD. Das ist das, was mich schockiert. Also, ja, mich auch. Ich habe auch 50% bei der AfD und 47,4% bei der NPD. Erkläre ich mir aber auch so, dass die Parteien alle so nah beieinander liegen. Mhm. Also wenn du auf die Plakate guckst und in die Wahlprogramme, dann sind die sich ja alle schon ziemlich ähnlich. Ja, ja, ja. Also es ist ja alles, man hat das Gefühl, man kann eh nicht das Richtige wählen. Mhm. Aber 50% mit der AfD und der NPD, puh. Ich möchte gerne die Ausbürgerung beantragen. Interessant aber auf jeden Fall, ja, so zu sehen. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht mit einem solchen Gedankengut jetzt vorangetreten, dass ich sagen kann, ich möchte, also wie gesagt, ich bin politisch total die Null, ne? Ja, ich auch. Das ist gefährliches Halbwissen und Hörensagen, was ich über AfD, NPD und Co. kenne, ne? Mhm. Das ist halt auch so eine Abneigung an sich, eine politische Abneigung einfach für deren Programm wahrscheinlich, einfach nur von medialer Manipulation oder so. Ja, für die Art und Weise, wie sie eben ihren Wahlkampf bestreiten auch, ne? Und das bin ich tatsächlich auch etwas überrascht. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier nochmal auf Weiter drücke. Vielleicht kann ich mich ja dann für mein Ergebnis rechtfertigen. Hier kommen nochmal die Begründungen der einzelnen Parteien. Okay. Das ist natürlich interessant zu wissen. Bundeswehr im Inneren sagt die NPD natürlich auf jeden Fall. Ja. Das sagt die SPD auf jeden Fall nicht. Aber die CDU. Aber die CDU, ne, da haben wir sie wieder. Ist aber interessant zu wissen. Nächste These. Besteuerung Diesel. SPD sagt nein, NPD sagt auch nein. Aber die Grüne da sagt da kommen die Übereinstimmung her, ne? Da kommt aber die Grüne. Ja. Und die V-Partei hoch 3 und die Piraten und die Linke. Ich frage mich auch, warum die Piraten das machen. Begründung. Dieselkraftstoff hat sich als Luftverschmutzer herausgestellt. Interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, das ist aber auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis. Ja, also was man hier auf jeden Fall sieht, ist, wenn ihr den Wahl-O-Mat selber mal macht, dass ihr auch eine Begründung dafür bekommt, warum bei bestimmten Parteien ihr wirklich auch Übereinstimmung habt. Und das erklärt bei mir jetzt vor allem meinen Schock, dass ich so viel Übereinstimmung mit der AfD habe, obwohl ich die doch gar nicht mag. Mhm. Wobei, ich sag mal auch, ne? Ich meine, hinter AfD, NPD und Co., also relativ extremistischen Parteien, sage ich jetzt mal, ne, stehen natürlich auch nicht ganz dumme Menschen. Nein. Ne? Also selbst deren Thesen werden natürlich auch dementsprechend gut beschrieben oder gewählt, dass man das Gefühl hat, selbst wenn man sie mit Ja beantwortet, keine Ahnung, hat man das Gefühl, man hat was Gutes getan. Zum Beispiel, klar. Meinetwegen, Frauen sollten in die, das ist jetzt ein dummes Beispiel vielleicht, aber Frauen sollten in den heimischen Kontext besser integriert werden und ein sozialeres Ansehen in der Öffentlichkeit dafür genießen. Ja. Heißt Frauen, übersetzt, schenkt dein Kind dem Führer. So, ja. Beziehungsweise Frauen sollen kochen. Ja, so, genau. Genau. Aber das ist halt schön beschrieben, dass man sagt, ja ey, das klingt total nett, dass Hausfrauen, die sich dafür entscheiden, auch Hausfrau zu sein, auch ein gewisses Ansehen dafür bekommen. Genau. Das ist schön. So, wenn ich dem aber zustimme, kann ich auch das gleichsetzen mit dem, was du sagst. Ja, ist das so. So. Ja. Und das kann zusätzlich wahrscheinlich auch nochmal Grund dafür sein, dass man sagt, man hat unglaublich viele Übereinstimmungen vielleicht mit Parteien, die man auch einfach so vom Wissen, vom Gefühl her auch gar nicht wählen würde. Ja, auf jeden Fall. Faszinierend. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt großartig über unsere Auswertung reden sollten. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Nee. Denn eigentlich Sinn dieses ganzen Geredes ist es ja zu sagen, zwei Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auskennen, eigentlich nur hart subjektive, halbwissenartige Auswürfe. Was wir uns hier an den Kopf geworfen haben. Wirklich, ich glaube, ja, da ist so viel Bullshit dabei. Das ist mit Sicherheit unglaublich viel Scheiße dabei. Ja. Aber der Fakt ist, wir haben uns erstmalig richtig intensivst 2 Stunden ja. mit dem Thema, mit dem Wahlprogramm und auseinandergesetzt. Und genau das ist es ja, worauf es ankommt. Das heißt, also es geht gar nicht um Mitsprechen oder Mitreden, sondern eigentlich nur um mitzuentscheiden. Und genau. dass das auch eine Sache ist, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn man diese Form, in der wir leben, Demokratie nennt, wo jeder die Möglichkeit und die Wahl hat, auch mitzubestimmen. Ja, richtig. Deswegen kommt wahrscheinlich gleich die Botschaft, geht wählen. Egal, was ihr tut, ihr müsst auf jeden Fall wählen gehen. Definitiv. Und wenn ihr ein Kreuz bei die Partei macht oder bei den Veganern oder sonst irgendwas, lasst eure Stimme nicht verfallen. Das ist so, so wichtig. Ja, ja. Moment hier, Partei oder die Veganer, also hallo. Naja, also ich würde die Partei wählen, wenn sie denn außer das lustige Zeug, was sie so verzapfen, noch mehr auf dem Zettel hätten. Ja, weil letztlich sagen sie auch nichts anderes als alle anderen, nur formulieren sie es genauer. Ne? Wählt die Partei, sie ist sehr gut. Ja, das behauptet einfach jede Scheißpartei von sich. Ja, das stimmt. Auf den Plakaten steht nichts Sinnvolles drauf. Oh, nur so wirklich Reißerisches oft. Ja, ne? So, ne? Also das bei der AfD, da nicht, steht nicht, wenigstens nicht noch sondern Burgunder oder so? Da steht eine klare Aussage drauf. Das ist das Einzige, wo ich sage, ja, verstehe ich schon. Mhm. Die haben eine politische Meinung, die sie auf ihren Plakaten vertreten. Mhm. Auf allen anderen, da hast du Christian Lindner, der die ganze Zeit schon durch die Medien gezogen wird, weil er irgendwie Parfümwerbung auf seinen Plakaten macht. Dann hast du Merkel, die sagt, wir sind für ein Deutschland, in dem wir gerne leben. Mhm. Ja, das wollen wir das wohl wollen wir vermutlich alle. Das sind halt ein bisschen Plattitüden auch, ne? Genau. So Floskeln, die man so raushaut, um besser dazustehen vielleicht. Aber auch, ohne Inhalt. Das ist der einzige Inhalt, das ist mir letztens aufgefallen, der auf den Plakaten steht, ist, wann die Scheißwahl ist, am 24.09. Ja. Ja, der Rest ist einfach nur Bullshit. Also, mir hat es auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch jetzt einfach mich damit mal auseinanderzusetzen mit den vielen Wahlprogrammen, die die ganzen Parteien haben. Natürlich kann ich jetzt mal wieder sagen, alles, was ich wähle, ist eh scheiße, man kann eh nicht wählen. Die da oben, ne? Ja, genau, das kann auch sein, natürlich. Ja. Aber ich gehe nichtsdestotrotz jedes Mal wählen, einfach weil es mir wichtig ist, nicht nur drüber rumzumeckern und sagen, ja, ich kann hier nichts ändern, weil, und dann doch nur zu Hause sitzen und Netflix and Chill zu machen. Ja, genau. Ne? Also da habe ich ja auch nichts von. Die 10 Minuten ins Wahllokal gehen, ja, verbindet es halt mit Kippen holen oder mit Döner bestellen oder sonst irgendwas. Aber nehmt euch die Zeit und macht das einfach. Ja. Das ist keine verschwendete Zeit. Außer, dass ihr das jetzt alles gehört habt. Das war vielleicht erstmal für euch verschwendete Zeit, aber hat euch höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch helfen können, A, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, B, hat es euch belustigt, weil ihr denkt, es gibt auch Menschen, die wirklich gar keine Ahnung haben von dem, was sie erzählen. Das kann natürlich auch der Fall sein. Und C, wie gesagt, unsere letztendliche Aussage, unabhängig davon, was oder wie gut die Wahlprogramme oder die Möglichkeit ist, was man überhaupt wählen kann, geht wählen. Ja, geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Wählen. Geht wählen. Wählen. Auf Wiedersehen. Du hast die Wahl. Wahl. Wichtig ist ja, dass alles, wo man sagt, das schneiden wir raus, in der Sendung bleibt. Okay. Das ist ja im Fernsehen auch so, spätestens wenn es um Outtakes geht, aber wir sind noch nicht so weit. Nee. Wir müssten erst noch ein Best-of machen und ein MTV Unplugged und erst dann können wir Outtakes machen. Okay. So weit sind wir so.